behalf of every wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up hope. But what you are is a kung pao bitch. Hallo und herzlich willkommen zu Talk of Personality am Dienstag, Tag der Arbeit, zusammen mit mir. Ich heiße Ricky, heute wieder im Studio. Chris, yeah. Ricky, wie geht's dir? Chris, mir geht's nicht ganz so gut. Ich habe wahrscheinlich nämlich eine Stirnhöhlenentzündung mir geholt. Weiterung. Nee, ist nicht vereitert, da habe ich schon geguckt. Ist nur eine Entzündung. Muss ich morgen natürlich erstmal zum Arzt gehen und mich krank schreiben lassen, ist ganz klar. Also von daher geht es mir sehr schlecht. Ich muss davon ausgehen, dass mein Chef zuhört. Aber ansonsten, wenn der jetzt mal nicht zuhört, dann also geht es mir eigentlich gut. Ja, und? Ja, Ricky. Chris, ich hab die Zeit genutzt, ja, erstens mal, um bei dir reinzureden, um das noch ein bisschen zu verfeinern. Das habe ich genutzt. Und ich möchte dir, bevor wir hier loslegen mit Wrestling, erstmal meine neue Idee, die mir gekommen ist, zwischen der Tobi und Ricky Show und der Talk of Personality Show, habe ich nämlich eine Idee entwickelt und wollte ich jetzt mal deine Meinung dazu hören. Ja, bitte. Es ist folgendermaßen, ich habe mir überlegt, wir müssen mit Talk of Personality bzw. Cult of Personality irgendwie Geld verdienen. Ja. Nun möchte ich natürlich nicht so fies sein und die Sendung hier... Direkt. Sollen wir an dem Punkt vielleicht schnell den Geronimo bedanken? Wieso? Weil er ein Spender gewesen ist, ne? Bis jetzt ist bei mir noch keine Kohle in ihn getroffen. Vielleicht hat er auch nur Blut gespendet. Ja, ohne Scheiß. Also bevor ihr kein Geld eintrifft, werde ich mich auch nicht bedanken. Da kann ja jeder hinschreiben, er spendet Geld, 1 Euro pro Folge. Geronimo, ja? Erst spenden und dann muss das Geld bei mir sein, dann schreiben. Aber danke für die lieben Worte und merkt dir mal meinen Namen, verdammte Scheiße! Da schiebst du hinten drin. Deine lieben Worte. Davon wird's auch nicht besser. So. Ah, tolle Sendung. Echt beste Show. Am Arsch. Weiß nicht mal, wie wir heißen, Alter. Wie du heißt, weiß er nicht. Das muss man an der Stelle vielleicht erwähnen. Aber jetzt zu meiner Idee. Chris, halt dich fest. Folgende Ideen, wie wir Geld verdienen könnten mit unserem Produkt. Und zwar, möchte ich was kreieren. Das nennt sich COP. Und das funktioniert so, da sitzt einer am Computer und schreibt Wörter. Ja. Und kann die praktisch übers Internet an jemand anderen senden, habe ich mir gedacht. Also, das nennt sich dann Koppeln. Wenn man, also, verstehst du? Also, ich schreibe jetzt zum Beispiel, hallo, wie geht's? Und dann drücke ich auf abkoppeln und sende das zu meinem Koppler. Also, das ist sozusagen dann, ja, und das soll 1000 Euro kosten im Monat, habe ich mir gedacht. Wir haben es auch schon gleich wieder 6, ne? Wollen wir Feierabend. Nee, dachte, meinst du das? Wie sagst du, good call? Naja, gut, das ist auf 30 Buchstaben beschränkt. Kann man aber nochmal 30 nachkaufen. Ja, ich würde sagen, das, reichen wir nochmal ein zur Qualitätsprüfung und. Meinst du also, ist kein. Bis jetzt finde ich's. Chris! Ja. Raw war super, oder? Fang mal was an. Was sagst du? Ja, ich muss mich. Ja. Ich kann eure Euphorie nicht so teilen. Also ich bin auch nicht begeistert, aber am Montag früh dachte ich, es beginnt eine neue Wrestling-Welt. Also ich hab's live nachts nicht gucken können, sondern erst am Montagnachmittag. Reden wir erst über Extreme Rules oder erst über Raw? Naja, es ist ja mehr oder weniger sehr miteinander verknüpft. Wirklich? Ja, finde ich. Naja, wenn du diese Informationen hast, die ich habe, dann schon. Chris. Ja, er hat gesessen, du. Koppeln, sag ich bloß. Nee, und zwar habe ich gleich 4 oder 5 Nachrichten gekriegt, morgens um 5.30 Uhr, wie toll der Pay-Per-View gewesen sein muss und unfassbar toll und gut. Und ja, ich konnte es gerade noch abwenden, nicht gespoilert zu werden. Hast du ihn gar nicht live gesehen? Nein, nein, hab nicht live. Musste arbeiten, mein Freund. Und, stört ja sonst auch nicht. Ja, sonst stört es mich auch nicht, aber in dem Fall schon. In dem Fall hat es mich gestört. Auf jeden Fall war ich dann schon sehr irgendwie, ja, ich will nicht sagen enttäuscht. Also jetzt muss man mal die, hier die, na, die Eier im... genau, Katze auf dem Tisch. Hinten auf dem Tisch bitte immer noch. Nee, Katze. Muschi, verstehst du? Pass auf, es ist schon gut gewesen alles. Ich habe 2 Matches mit 4 Sternen bewertet, das heißt schon was. Und 1 mit 3 Sternen, und zwar den Opener. Das heißt auch schon was. Also insgesamt bin ich schon ganz zufrieden. Aber es war für mich jetzt halt einfach das dümmste Finish, was es überhaupt... Also wie man auf so eine Scheiße kommen kann, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Was, der Gregson von Game One hat dasselbe geschrieben. Was meinst du denn genau? Dass er noch eine Promo gehalten hat? Oder mit der Kette? Nein, oder? Pass mal auf. Du hast Brock Lesnar, ja? Hab ich, ja. Dem wahrscheinlich... also was Kohle bringt für eine Firma. Du hattest Brock Lesnar jetzt wohl, wie es aussieht. Jetzt muss man es so sagen. Und zwar liegt das noch nicht mal daran, dass er jetzt entlassen wurde, sondern weil man ihn jetzt zu einem ganz normalen Typen gemacht hat durch diese Niederlage. Du hattest Brock Lesnar, der bei der UFC die meiste Kohle rangeschafft hat, durch seine Fights. Den hättest du genauso bei der WWE darstellen können. Du hättest eine Storyline bauen können, zum Beispiel, wer schafft es, diesen Brock Lesnar zu schlagen? Nimm mal nur die ersten 10 Minuten dieses Matches. Da hat man alles richtig gemacht. Lesnar hat Cena zerstört. Das heißt alles richtig. Also ich finde, du hast es auch von der Chicago-Crowd gehört, die ja wirklich smartmarkig ist. Sie haben ihn ja irgendwann auch nicht mehr angenommen, weil der Typ ja völlig durchgebrannt ist. Aber sowas richtig. Und man hätte das dann zu einem Abschluss bringen müssen. Tut mir leid, wir sind hier immer noch beim Wrestling und so. Ich bin auf jeden Fall für Blut und so. Aber ey, das war nicht richtig, wie der da rumgeshootet hat. Ellbogen. Doch, die Knietritte gegen die Rippen von John Cena, die waren auch richtig stiff. Also die Elbows am Anfang, das war so gewollt. Also da kann ich hier gleich schon mal... Es war aber nicht gewollt, dass er ihn bustet. Doch, es sollte ein Hardcut werden. Das war so gewollt. Übrigens war das genauso niemals. Bei dem... Doch, wirklich. Wo weißt du das? Ja, das gab halt viele Leute, die Backstage-Kontakte haben, die das genauso erzählt haben. Zum Beispiel gab es eine ähnliche Situation auch bei Triple H gegen Undertaker, bei WrestleMania. Da hat Triple H auch jedes Käfiggitter und jede Treppe hat er mitgenommen, die nur ging. Und man hat es nicht geschafft, ihn so richtig schön busted open zu kriegen, sage ich jetzt mal. Und das haben sie tatsächlich... War das wirklich die Idee dahinter, dass Lesnar am Anfang diese schweren Elbows verteilt, um Cena eben, ja, aufzureißen, deinen Kopf aufzureißen? Das war tatsächlich so gewollt. Das haben die beiden miteinander so ausgepackt. Was ist deine Quelle? Also einmal PW Insider, einmal Dave Meltzer und die Nase. Und Wrestling Horizon. Und pass auf, ich sag dir noch wen. Wir hatten das noch geschrieben. Ich muss nur gucken, wie die Seite heißt. PWNet. Die haben es auch geschrieben. Und in ihrem Podcast gesagt. Also es sind 3 Leute, die... Also wenn es einer davon gesagt hätte, okay, aber es sind halt 3 Quellen. Und die haben gesagt, die Ellbogentrümmerer auf die Birne sollten dazu geführt haben, dass ja, er hätte bluten müssen, oder sie wie? Sie haben so ausgedrückt, dass die dürfen sich ja nicht bladen. Also das wäre verboten. Und sie wollten es dann praktisch mit so einem Hardcut, oder es gibt sogar einen Fachausdruck dafür, wenn du es nicht mit einem Rasierklinger oder so machst, sondern halt eben in echt dazu kommen lässt. Ich glaube, das heißt... Hardcutten oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Und das war wirklich so gewollt. Also sie wollten das so darstellen letzten Endes. Und auch der Schlag mit der Kette von John Cena, die hat ja Brock Lesnar voll genommen, die Kette. Und auch das war Teil des Matchplans der beiden. Aber das kann ich gar nicht verstehen. Das sind 2 Sachen. Also erstmal die Kette, ja, der Schlag mit der Kette gegen den Kopf ist verboten. Ist verboten. Ja. Schlag gegen den Schädel sind verboten. Und dann noch Blut in dem Match. Das ich weiß sind nicht, 2 Sachen, die die WWE nicht haben will, was sie auch gar nicht haben dürfen, da sie ja PG immer noch sind. Also Schläge gegen den Kopf mit der Kette, weiß ich gar nicht, ob die verboten sind. Ich glaube, es ging mehr um die Stuhlschläge. Naja, um die das Schützte. Sind also. Ja gut, es sind zum Beispiel Schläge. Spalterei. Ja gut, aber es sind zum Beispiel Schläge mit dem Kopf gegen den Krankenwagen. Erinnere dich an Elimination Chamber. Alter, verboten. Die sind abgefedert mit der Hand und. Ja klar, aber du. Letzten Endes ist es ja, für den Zuschauer soll es ja real aussehen. Also du sollst ja... Nee, weißt du, wie ich meine? Also wenn ich sage, ja, ich möchte sowas nicht zeigen im Fernsehen, dann ist es ja egal, ob es mit den Händen abfederst oder nicht, denn es soll ja so dargestellt werden, dass der Kopf tatsächlich zum Beispiel gegen den Krankenwagen knallt. Aber das ist, ob das mit der Kette ähnlich zu bewerten ist wie ein Stuhlschlag, keine Ahnung, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Und was die auch gesagt haben, also alle 3 Quellen übereinstimmend, warte mal, jetzt bin ich völlig raus, wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, was die nämlich auch gesagt haben, und zwar war das irgendwie, dass sie nicht wissen, ob es also tatsächlich auch vorher besprochen wurde mit Offiziellen, dass man sozusagen gesagt hat, man nimmt das so an. Das kann ich mir nicht vorstellen, nämlich. Ja gut, weiß keiner. Es ist auf jeden Fall komisch, dass sie es gemacht haben. Man hat es wohl auch deswegen so gemacht, weil man wollte Lesnar sehr, sehr stark darstellen und wollte dann halt eben das Ganze so aussehen lassen, dass Brock Lesnar durch eine Unaufmerksamkeit das Match verliert. So. Und die Idee dahinter war dann, dass John Cena trotz des Sieges später mit einer Trage aus die Halle gebracht werden soll. Ja, und das, ja. Das hast du demnach auch gelesen, dass er dann Backstage ausgerastet ist. Ja, genau, das haben die auch erzählt. Alle drei Quellen genauso. In dem Zusammenhang. Genau. Der Plan war eigentlich, dass Brock Lesnar Cena völlig dissected, dass er wie Undertaker Triple H vor einem Jahr bei WrestleMania, ne? Genau. So ähnlich, dass Cena auf eigenem Bein nicht mehr die Arena verlassen kann. Du meinst kann, andersrum, aber Triple H den Undertaker. Ja. Ja. Aber das hat jetzt Cena halt nicht berücksichtigt, sondern dass sie einfach das Mikrofon gegriffen und hat eine Promo gehalten. Ja, da ist auch die Frage, Meltzer, die war nicht geplant. Genau, die war nicht geplant. Und Meltzer sagt, er wollte keine Promo halten, sondern wurde von Mike Chioda, der zum Ring gekommen ist, dazu aufgefordert. Das sagt Meltzer. Die anderen zwei sagen gar nichts darüber. Also, bei denen ich zugehört habe, die sagen jetzt gar nicht, wie sie diese Promo zustande kam, wer das entschieden hat. Es gab noch, man konnte in einer Kameraeinstellung sehen, dass Booker T irgendwelche Handzeichen zu John Cena rüber gemacht hat. Mir sind die nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Mir ist Booker T auch gar nicht aufgefallen. Doch, leider, negativ. Aber er hat sich diesmal ein bisschen zusammengerissen. Es ging schon besser. Ja, und dann war natürlich die große Frage, hat Brock Lesnar, das Problem, warum Lesnar so sauer war, er fühlte sich halt verarscht er fühlte sich verarscht. China. Der Plan wurde nicht berücksichtigt, nachdem sich ja wohl auch irgendwie Brock Lesnar gehalten hat. Genau. Cena hat ihn halt irgendwie nicht berücksichtigt. Aber nochmal, Brock Lesnar, der hat da was falsch verstanden. Ja, du bist hier der große UFC-Fan und ich bin hier ein Kacknoob in der UFC und ey, er ist hier bei der WWE, es ist immer noch Wrestling und er shootet, was das Zeug hält. Wie meinst du das, shootet? In dem ganzen Match, es waren alles nur Shots. Jeder Knee Lift, alles war übelst stiff und. Ja, aber ich glaube, sie wollten das Match tatsächlich so brutal darstellen. Weil ja, das kannst du ja auch machen. Weil die Idee ja war, dass John Cena jetzt erstmal eine Pause macht. Die Idee, ja, genau, übrigens, das war der Plan. Genau, so. Und die Idee, die stand übrigens noch bis Montagnachmittag. War das so geplant. Ja. Und dann kam man aber auf die Idee, und ich sag dir auch, warum das so geplant war, denn man ging davon aus, oder man hat es für möglich gehalten, dass der gute Brock Lesnar kündigt. Das ist auch eine Backstage-Information, die alle drei bekannt gegeben haben. Ja. Man ging davon aus, dass Brock Lesnar die Company verlässt, nachdem er praktisch gescrewt wurde. Es sei angeblich ein Test gewesen für Brock Lesnar auch, also wie er damit umgeht, weil sie sich nicht sicher waren. Es gab ja im Vorfeld häufiger mal die Information, dass Brock Lesnar irgendwie nicht so der zuverlässigste Worker ist und wenn es mal nicht nach seinem Kopf geht, dann verlässt er die Company. Und mit dieser ganzen Aktion wollte man ihn auch so ein bisschen testen, ob er da drüber hinwegstehen kann und mit Hinblick auf WrestleMania, denke ich mal, ob man sich auf ihn verlassen kann, ihn in Main Event zu WrestleMania zu schicken, nicht, dass er dann doch noch bei der Survivor Series sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und jetzt war man sich halt eben nicht sicher, sagt der gute Brock noch, er hört jetzt doch auf oder wie oder was? Es soll angeblich ein paar Agents gegeben haben, die davon ausgingen, aber das ist immer, wenn jemand sagt, es gab ein paar Agents, das ist halt für einen Arsch. Wenn er keine Namen nennt, dann ist es immer schwierig, sowas nachzuvollziehen. Brock Lesnar soll dann, wie gesagt haben, nee, ich trete hier weiter an, ist gar kein Problem. Und dann hatte man aber schon entschieden, dass John Cena jetzt doch wieder den Main Event von Over the Limit gegen John Laurinaitis bestreiten soll. Also wurde das Ganze innerhalb von... Aber er ist ja wirklich verletzt an der Schulter. Nee, das ist ein Work. Das ist ein Work? Ja, ist ein Work. Also er ist nicht verletzt. Okay, das erklärt auch das Endsegment von Raw. Ja, also er ist nicht verletzt, ist ähnlich wie bei Beth Phoenix, ist ein Work. Okay. Und dem geht soweit gut. Und aber trotzdem sei es der Plan das gewesen, ihn zu. Sieht ja jetzt stark danach aus, jetzt wo sie Cena doch nicht in die Pause schicken, dass Brock Lesnar wirklich irgendwie geht, ne? Nee, Lesnar soll jetzt, das ist jetzt die nächste Idee, der soll jetzt bis zum August, es gibt zwei Varianten. Einmal habe ich gehört, er soll bis zum August jetzt fortbleiben und dann zurückkommen und gegen Triple H SummerSlam Match bekommen. Ich denke, das Survivor Series Match, das habe ich gehört. Du merkst es. Ja, es geht. Und das ist die nächste Variante, die ich gehört habe, dass er jetzt 2 bis 3 Wochen weg sein soll und dann wieder zurückkommen soll. Aber auch die Quelle spricht von einem SummerSlam Match gegen Triple H. Also die Quelle, kann ich so sagen, war Dave Meltzer. Also muss ich ja nicht so rumspinnen mit die alten Pläne waren ja Orton Lesnar beim SummerSlam zu machen, weil beide da zum ersten Mal World Champion geworden sind und bei der Survivor Series dann Triple H gegen Lesnar zu bringen. Das mit Orton Lesnar habe ich nur gelesen, habe ich nirgendwo von den Leuten so gehört. Also habe ich auch gelesen als News, aber nie so richtig irgendwie mit einem irgendwie eine Angabe. Würde aber Sinn machen, ne? Jein, weil ich finde, Orton ist im Moment vielleicht eine Nummer zu klein für Lesnar. Also, weißt du, ganz einfach, wie die Storyline jetzt momentan so läuft und was für einen Impact die ganze Geschichte eigentlich jetzt gerade hat. Und dann kommt so ein Orton, im Moment tue ich mich damit schwer, aber es ist, ja, man könnte es wahrscheinlich auch irgendwie hinbasteln, dass es cool rüberkommt, aber ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, pass auf, jetzt geht's ja noch weiter. Das wird ja, das Ganze wird ja noch völlig, also jedenfalls, wenn das stimmt, was ich da heute, ich habe zwei Podcasts heute gehört und wenn das alles stimmt, so wie es da erzählt wird, das ist... Wo nimmst du die Zeit her? Ja, einfach von der Uhr. Ja, das Match. Clock ist dein Thema, oder was? Ganz genau. Das Match war übrigens seit einigen Wochen so geplant, dass es John Cena verliert. Also das sei jetzt nicht kurzfristig irgendwie noch gewinnt. Das soll jetzt nicht kurzfristig irgendwie geändert worden sein. Sagt daran, dass er gegen The Rock und Lord Tenzai zuletzt verloren hat. Und man wollte ihn damit einfach wieder richtig overbringen und wollte ihn dann in die Pause schicken. Und dann kommt er praktisch als Superheld, was weiß ich, in 2-3 Monaten zurück. Das hat man, habe ich dir ja gesagt, hat man über Bord wieder geworfen. Die Rede, da haben wir auch drüber gesprochen. Wie gesagt, Lesnar bis August oder Off-Air, nenne ich das jetzt mal, sein. Und der andere sagt 3 Wochen. Du hast jetzt eine Information, dass er erst zur Survivor Series wieder in den Ring steigen soll. Keine Ahnung. Das habe ich nicht gesagt. Aber dass da das Match Triple H Brock Lesnar stattfindet. Okay. Man könnte ja so lange Triple H einfach rausschreiben. Und was macht man mit Lesnar in der Zeit? Weiter verfüttern an oder man verfüttert weiter Stars an ihn. Wen? Punk. Ja, das werden sie wahrscheinlich sich nicht warten. Ich denke mal, Punk wird jetzt erstmal... Obwohl, es könnte auch nur so eine Überbrückung sein, Punk gegen... Also das können wir kurz vorwegnehmen. Ich bin mir sicher, dass Punk den Titel verliert bei Over the Limit. Ja? Ja, ja, weil gut, dann schon seit Wochen im Gespräch ist, dass Daniel Bryan zu Raw draftet. Und da es dieses Jahr keine Draft gibt, ist das der einzige Weg, ihn zu Raw zu kriegen. Ja gut, die Draft scheint es überhaupt nicht zu brauchen. Denn gestern, das muss ich mal selber gucken, ja, bei den Beat the Clock-Geschichten Orton von SmackDown mit dabei gewesen. Hier geht es halt auch um SmackDown, ne? Also nicht nur um Raw jetzt. Ja, klar, aber du hast andersrum, ja, es ist ja keine SmackDown-Supershow. Nee, aber du hast ja heute bei der Raw-Veranstaltung mehrere SmackDown-Superstars gehabt, die um den Titel, der eigentlich zu Raw gehört, angetreten sind. Also von daher glaube ich, ja, klar, diese Brand-Geschichte, da brauchen wir eigentlich sieht überhaupt nicht mehr. Sieht für mich nur danach aus, dass sie Daniel Bryan halt den Titel geben wollen. Es könnte sein, wenn sie es so machen, dann ist erstmal, denke ich mal, bis, was kommt Hell in the Cell, denke mal, bis dahin könnten sie das strecken. Punk gegen Daniel Bryan. Und bei Hell in the Cell. Hell in the Cell im Sommer? Ich glaube im Oktober. Im Herbst. Ja, pass mal auf, ich glaube im Oktober. Nee, aber du hast ja jetzt als nächsten Pay-Per-View Over the Limit. Gehen wir davon aus, du hast recht und Daniel Bryan holt sich da den Titel. Wenn ich Daniel Bryan übrigens den Titel geben wollte, dann würde ich es nicht gleich schon bei Over the Limit machen, sondern erst zum SummerSlam. Aber gut, das ist mal wurscht jetzt. Da brauchen wir jetzt gar nicht so drauf einzugehen. Also, als nächstes nach No Way... Nee, pass mal auf, dann kommt No Way Out erstmal. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Dann kommt mit dem fantastischen Pay-Per-View-Poster, ne? Ganz genau, mit Daniel Bryan und AJ. Also dann hast du No Way Out. Und einem Zug. Im Juni könntest du jetzt sagen, da, keine Ahnung, gibt's... Obwohl, da könntest du die Fehde sogar schon beenden wieder. Weil du könntest die Bayern in Steel Cage packen und ja, könntest das Ding in die Tonne kloppen und zum SummerSlam was Neues auspacken. Ja gut, also es scheint, dass ich da doch ein bisschen zu kurzfristig gedacht habe. Muss ich an der Stelle vermelden. Ja, hast recht. Vielleicht mal sehen. Also, wenn sie Daniel Bryan den Titel geben, aber dann fällt erstmal CM Punk erstmal raus, denke ich mal, für Lesnar. Je nachdem, wann er wiederkommt. Ja. So. Und welchen großen Star hast du denn sonst noch? Dann wird's wirklich echt schon ein bisschen eng. Für mich der größte wäre Daniel Bryan im Moment. Also, für mich ist das der Mann, der sowohl am Mikrofon als auch im Ring, momentan für mich definitiv der beste Worker in der WWE ist. Ja, aber stell dir doch mal Brock Lesnar gegen Daniel Bryan vor. Ja. Das wäre natürlich ein ungleiches Duell, ne? Das wäre ein ungleiches Duell. Rhodes gegen Big Show hast du auch gesehen, da hast du halt einfach Probleme, dann das Ganze irgendwie ein bisschen vernünftig rüberzubringen. Genau. Also gut, da werden wir uns überraschen lassen müssen, mehr oder weniger. Ja. So, und was ich noch als letzte Information zu dem ganzen Brock Lesnar-Krempel da habe, ist, dass für die WWE steht von Anfang an fest, dass John Cena für die WWE das wichtigste Produkt ist. Also nicht Lesnar sollte jetzt irgendwie neues Face werden. Also wir reden jetzt natürlich nicht von On-Air, sondern wir reden jetzt wirklich von, was hinter den Kulissen los ist. Da ist ganz klar für die WWE klar, John Cena bleibt das Face unserer Company. Lesnar ist mehr oder weniger der mal stören darf. sag ich jetzt mal. Und es soll ja angeblich jetzt Backstage richtig zur Sache gehen zurzeit, denn das sind auch wieder Informationen, die alle drei gegeben haben, alle drei US-Podcasts bzw. Webseiten. Backstage soll es so einen richtigen Battle geben, wer wen am besten reinlegen kann. Und zwar wirklich zwischen Lesnar, den McMahons und John Cena. Muss das wirklich hin und her gehen, wie sie sich gegenseitig so doppelcrossen und so. Also da muss ziemlich viel Heat am Start sein. Angeblich, wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Ich erzähle nur das, alles was immer nur weiß. Angeblich, ne? Ja, na, ich würde mich ja, wenn ich jetzt Informationen habe als Dave Meltzer, und er hat ja definitiv Kontakte Backstage, das kann man nicht leugnen, dann würde ich mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Erstmal aus dem Grund, wenn es dann nicht so ist, dann werden danach die Leute kommen und sagen, ja, was erzählst du da für einen Scheiß? Also so lässt er sich immer nur eine Tür noch offen, um danach zu sagen, naja, es hieß ja nur angeblich. So. Ja. Und das nächste Problem ist natürlich, wenn du zu genau wirst, könnten natürlich die Leute, die was zu sagen haben bei der WWE, auf den Trichter kommen, von wem er die Information hat. Natürlich. Und das wäre natürlich dann für ihn schrecklich, wenn seine Quelle dann entlassen wird oder so. Deswegen muss er wahrscheinlich so ein bisschen, es wird wahrscheinlich ein Teil Spekulation sein, ein Teil Information sein, und dann mischt man das und dann kommt am Ende sowas raus. Ja. Aber wenn nur die Hälfte davon stimmt, finde ich es trotzdem schon relativ chaotisch, was in so einer Company momentan vor sich geht. Das ist richtig, ja. Mensch. Was sind das für Themen hier? So kenne ich unsere Sendung gar nicht. So ernst. Ich weiß es auch nicht. Es ist viel zu ernst. Es ist viel zu ernst eigentlich, aber es ist... Das kriegen wir bestimmt da wieder. Deswegen Hate-E-Mails. Haben wir gekriegt eigentlich Hate-E-Mails? Ihr kabbelt euch ja gar nicht mehr. Ach so, ja gut, dann macht doch selber, würde ich so vorschlagen. Ja. Sind es bei euch auch 30 Grad? Ich habe eine Klimaanlage. Weiß ich nicht. Bei mir sind es 21. Oh, es ist angenehm. Ja, was sagst du generell zum... Wollen wir erstmal noch ein bisschen über Extreme Rules abquatschen? Wir können gerne so ein bisschen über Extreme Rules abquatschen, mein Lieber. Wollen wir jetzt auch schon den MVP für Extreme Rules Wie du das willst, weil da tue ich mich sowieso noch ein bisschen schwer. Ich hab ihn. Ja, dann wollen wir erstmal über Extreme Rules quatschen und dann machen wir mal so ein Overview. Hast du eigentlich das Dark Match oder das United States Championship Match, was ja eigentlich ein Dark Match war? Nee, habe ich nicht gesehen, da bin ich gerade nach Hause gekommen und... Habt ihr keinen Bock, mir den PC anzuschmeißen oder das auf dem iPad zu gucken? Ich hab's mir angeguckt, ja, typisches, ich habe jetzt noch keinen Dark Match. In 4 Minuten noch was, ne? Ja, ich hab bis jetzt nur ein Dark Match gesehen und so auf dem Level war es auch, Hausshow-Match-mäßig einfach, also nichts Besonderes. Ganzes Popabo da zum Schluss mit der Cobra und so, ja, mein Gott. Ja. Okay, den Ausschnitt habe ich natürlich auch gesehen. Das Einzigste, was ich so ein bisschen bemerkenswert fand, dass The Miz am Anfang sich ja tierisch aufgeregt hat, dass er jetzt hier im Dark Match für einen Titel, also für den United States Titel steht. Und da kam mir natürlich so ein bisschen in den Kopf, Alter, was hat der eigentlich für ein Problem? Der kämpft um einen Titel. Naja, aber es begräbt halt wieder den Titel. Harter Rückschlag für ihn, ne? Naja, aber er darf um den United States Titel. Und er antreten. Hat ja noch eine gute Nachricht, er wird ja der Star aus The Marine 3 Home, wie heißt es, Homefront? Ja, Homefront, genau. Ja. Beerbt Randy Orton. Hoffentlich ist The Miz nie von der Armee geflüchtet. Von der Armee, da merkt man gleich, wo ich herkomme. Oh, von der Armee. Das glaube ich nicht, nee. Nee, glaube ich. Gute Besetzung? Nicht. Ich glaube nicht. Was? Gute Besetzung? Ich habe keine Ahnung, ich habe The Marine mir noch nie angeguckt, weil ich... Nee, ja, generell kann man da auch generell nicht von einer guten Besetzung sprechen, aber ihn nehme ich ja jetzt halt kein Badass ab. Tja, es wird auf jeden Fall interessant werden, wie er die Sache... Und da die Filme, was ich eh nicht verstehe, immer sehr actionlastig sind und viel zu wenig gequatscht wird, das ist auch generell bei den The Rock-Filmen, er redet viel zu wenig, weil er kann's ja und das verstehe ich immer nicht ganz. Ne, du wirst halt, denke ich mal, irgendwann immer in eine Schublade gesteckt, zum Beispiel bei Arnold Schwarzenegger haben auch immer alle gesagt, naja, den kannst du halt hinstellen und ein bisschen sein Zeug... Ja gut, der kann ja auch nicht reden. Ja, aber der hast du doch gesehen, dass... Ja, er ist Governor geworden, der muss da schon reden, ist klar. Pass auf, was ich anspiele, Twins, Zwillinge. Da hast du gesehen, dass Arnold Schwarzenegger mehr drauf hat, als nur sich hinzustellen und mal irgendeinen Scheiß zu quatschen. Nee, der war halt richtig lustig in dem Film. Ja. Und da finde ich, gehört auch was vor allen Dingen. Und schwanger, ja, aber es war halt gut gemacht, er hat gut gespielt. Also deswegen, ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie The Rock irgendwie so die Rolle jetzt gegeben, dass er, ja. Hast du dir das Palaver über das letzte Wirtschaftsjahr durchgelesen? Es war... Es gab in den Titan Towers so ein Meeting. Ja, es war eine einzige Farce. Sie haben davon gesprochen, dass alles nach oben gegangen ist. Die Ratings hin und her, das stimmt halt mal einfach überhaupt nicht. Aufs Jahr gesehen sind die nicht nach oben gegangen, sondern gefallen. Und dann... Vielleicht sind sie auch gegangen, aber in Aserbaidschan oder so. Ja, na gut, genau, das wird wahrscheinlich die Hintertür gewesen sein. Aber am besten fand ich die Aussage, dass in einigen Jahren die Company definitiv besser dasteht als jetzt. Nee, in einem Jahr. Ach was, sogar nur in einem Jahr. In einem Jahr wird die Company definitiv besser dastehen als jetzt. Und Vince McMahon wurde gefragt in einer Q&A-Session, was machen Sie eigentlich, wenn es bei WrestleMania 29 schneit? Was hat er geantwortet? Würde ihn belustigen. Er würde sich drüber freuen. Ja klar, das können wir bei dem sogar vorstellen. Und er hat natürlich auch geantwortet, dass es definitiv keine Rückkehr zu Non-PG geben wird. Das ist richtig, ja. Das hat er auch gesagt. Aber gut, das hat mir, das war jetzt auch nicht groß überraschend. Was auch noch interessant war, er hat ja gesagt, es gibt noch eine Menge Kohle, die die WWE momentan nicht sozusagen abgreift für zum Beispiel Superstars und NXT. Hast du das auch gehört? Genau, das halten sie ein bisschen zurück, weil sie es, glaube ich, auf ein Network launchen wollen. Ja, es ist schon wieder totaler Schwachsinn. Und? Ja, natürlich ist das Schwachsinn. Weil, erinnere dich mal dran, nicht die WWE hat NXT und Superstars von den Sendern genommen, sondern die Sender haben diese beiden Sendungen abgesetzt. Bitte, oder beziehungsweise nicht verlängert. Superstars war ja auf dem ANW, was weiß ich, Network für ein Jahr gebucht und sie wollten es nicht länger haben. Ja, also da haben sie schon wieder viel Blödsinn erzählt, weil ich glaube auch, wenn sich irgendein Sender gemeldet hätte für den Scheiß, klar, hätten sie es an Mann gebracht. Jetzt sagen sie, sie müssen es zurückhalten, weil sie es auf dem Network launchen wollen. Und Vince hat gesagt, dass der Start des neuen WWE Networks eine finanzielle Explosion wäre. Ja, was das auch immer heißen soll. Ich weiß es nicht. Dasselbe haben sie übrigens mit Legends House momentan, glaube ich, so ein bisschen verbockt. Ich glaube, die gingen schwer davon aus, dass Sci-Fi Legends House bei sich laufen lässt. Deswegen haben sie das Special, also ist, angeblich haben sie deswegen das Special gemacht mit diesen ganzen Allstars. Erinnerst du dich? Diese ganz schlimme Folge. Und angeblich soll das mehr oder weniger zum Anteasen von Legends House gewesen sein, das dann vielleicht eine Woche später oder am selben Tag bei Sci-Fi startet. Und Sci-Fi soll gesagt haben, nee Leute, den Dreck senden wir nicht. Ja, aber sie haben doch von Anfang an gesagt, dass Legends House war doch die erste Sendung, die in diesem Teaser-Trailer namentlich erwähnt wurde. Ja, ja, das ist schon richtig, aber vor einigen Monaten. Sie wollten das ja ab April im Fernsehen haben, auf ihrem Kanal, aber das ist ja leider gescheitert, grandios gescheitert. Und dann gab es wohl Verhandlungen mit Sci-Fi, dass man es irgendwie da unterbringt. Und Sci-Fi hat gesagt, also mit USA, meinst du? Ja, in den USA, nee, mit dem Sender Sci-Fi in den USA. Ja, aber Sci-Fi gehört USA. Ach, gehören die zusammen, die beiden gehören Sender? Gehören NBC, BS, okay. NBC. Da kennt er sich nicht aus. Da kenne ich mich nicht aus, aber ich weiß, dass sie zusammengehören. Nein, ich kenne mich da nicht aus, Chris. Du schon, hast ja gerade bewiesen. Ja. Ja, auf jeden Fall, das fand ich bei The Miz, um wieder da zurückzukommen, irgendwie ein bisschen scheiße, dass er den Titel da so schlecht redet und, sag ich mal, die Chance, so einen Titel zu gewinnen, so schlecht redet. Gut, sei es drum. Ja. Ansonsten. Extreme Rules. Ja, zieh's mal los. Mein MVP, es brennt mir auf den Lippen. Es kann ja nur an einen oder eine gehen. Und das ist ganz klar Layla. Das ist dein MVP für Extreme Rules? Das ist mein MVP und da stehe ich zu. Was war das für eine Leistung? Die ist ja rumgehüpft wie sonst was. Also sie hat schon coole Aktionen gezeigt, das muss man an der Stelle definitiv sagen. Das Match war zu kurz, auf jeden Fall, aber ich fand das fantastisch. Aber ich muss mir das ja erstmal notieren, dass der Chris Layla als MVP-erin vorschlägt. Ja, MVP-erin mit Kneebrace, ne? Ja, ganz genau. Nicht unsexy, wenn irgendwie Frauen so eine Knieprothese haben. Ich fand, sie hat auch am Sonntag nicht den ersten Platz bei der Tobi und Ricky Show verkörpern können. Also bei den Tobi und Ricky Show Girls verkörpern können. Ja, ein bisschen abgebaut. Hat auch meine Frau hat zum Beispiel gefragt, ob die ein Kind gekriegt hat, weil sie irgendwie einen kleinen Bauch hatte. Aber gut, sei es drum. Es gab ja übrigens heftige Proteste darauf, dass Rosa Mendes nur so schlecht abgeschnitten hat. Gab es Proteste, ja? Mhm. Lag, glaube ich, daran, dass ich es verkackt habe, weil ich bei Body nur 10 gesagt habe, ne? Weil ich Rosa nicht gerafft habe, dass es da schon 100% gab. Also ich bin damit ganz zufrieden gewesen. Muss ich an der Stelle. Ist doch machen. Relativ weit oben, ne? Pass auf. Chris, du wärst nicht in der Tobi und Ricky Show, wenn ich nicht bei Cult of Personality wäre. Und bei Talk of Personality, wenn ich dir nicht sofort die aktuelle Reihenfolge hier mal unters Volk bringen könnte. Ich meine, das ist ja auch ein brennendes Thema, ne? Ja, wir haben ja sonst heute nichts. Begleiten wird. Wir haben ja sonst heute nichts, über das wir reden könnten. Nein, überhaupt nicht. Also pass auf, für alle, die Tobi und Ricky Show verpasst haben, kann ich hier das Wichtigste mal zusammenfassen. Ich glaube, das trifft's. Also Layla ist aktuell auf Platz 1. Sehr gut. Dann Brooke Tessmacher, dann kommt auf Platz 3 Maxim, danach Gail Kim, dann Brie Bella, auf Platz 6 Madison Rayne, Platz 7 Kelly, Platz 8 Rosa Mendes. Also siehst du mindestens mal in den Top 10. Das ist nicht gerechtfertigt, muss ich auch zustimmen. Ja gut, wir haben mit genügend Leuten... Gut, es ist durch ein Gremium abgestimmt worden. Genau. Und letzten Endes... Marco hat mir geschrieben. Ist es so. Aber ach, über den wollten wir nicht mehr reden. Der Chris... Nee, pass mal auf. Wir machen jetzt auf alles, was wir machen, Copyright. Nein, es liegt, ja, wenn du das hörst, du klaust uns nichts mehr! Also, um was es mir ja geht, noch ganz kurz an der Stelle. Nein, wir haben genug Themen. Talk of Personality ist jetzt nicht mehr anrufbar. Das habe ich rausgenommen aus unserem Segment. Gut, dass du das sagst. Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass die Leute anrufen sollen. Also wir können jetzt keine Anrufe mehr entgegennehmen bei Talk of Personality, weil uns das zeitlich zu sehr zusetzt. Weil wir haben ja nur eine Stunde und jetzt haben wir schon 30 Minuten. Ich habe heute auch sogar ein Double News Mashup von TNA. Das haust du gleich raus. Jetzt muss das hau ich gleich raus, weil du bist mir noch dein MVP von Extreme Rules schuldig. So, pass auf, und ich habe mehr als einen. Und glaube ich wieder nicht entscheiden. Und zwar Seamus, Daniel Bryan, CM Punk oder Chris Jericho. Da lacht er, der Mann, da lacht er. Da lacht er. Seamus, Daniel Bryan, CM Punk, Chris Jericho. Das sind meine vier, zwischen denen ich mich jetzt entscheiden muss. Und es liegt daran, das sind die vier gewesen, denen ich, sag ich mal so, die beste Leistung am vorgestrigen Abend zugesprochen habe. Und jetzt soll ich mich entscheiden, hast du gesagt. Mit Hinblick auf Raw kann ich ja schon mal anteasen, dass für mich Daniel Bryan rausfliegt. bleibt noch Seamus, CM Punk oder Chris Jericho übrig. Und ich fand Seamus wirklich gut in diesem Match. Ich fand das Match überhaupt auch gut gegen Daniel Bryan. Es war für mich fast besser, also eigentlich nicht fast, sondern es war für mich besser als das Match CM Punk gegen Chris Jericho. Aber da können wir dann gegen spätere Stunden nochmal drüber diskutieren. So, Chris, jetzt sollte ich ja dann mit der Sprache rausrücken, nicht? Bitte. War? Weißt du was? Ich gehe davon aus, dass er Justin sonst... Roberts. Dass er sonst nie wieder genannt wird, deswegen nehme ich Seamus. Nein, nee. Lässt du nicht durchgehen? Nein. Du, Daniel Bryan, CM Punk, Chris Jericho, die werden... Nein, das geht ums Prinzip. Aber ich fand seine Leistung das wirklich geht gut. Geht ums Prinzip, jetzt falle ich dir ins Wort. Ich fand seine Leistung gut. So, ich nehme hier jetzt einfach Seamus. Fertig. Seamus, so. Chris. Ja. Manu verwickelt mich hier gerade in ein Gespräch. Jetzt gibt's hier keine Gespräche. Jedenfalls nicht mit anderen Leuten. Kocht gerade über die Emotionen hier. Chris, kannst du dich jetzt wieder ein bisschen auf so einen Live-Podcast konzentrieren? Haben wir einen? Ja. Natürlich. Vergiss mal für eine Minute den Manu. Das sagt der Richtige. Wieso? Ich stelle nachher unser, wie heißt dieser Messenger eigentlich? Unser Facebook-Messenger-Gespräch mal online. Kannst du vorlesen. Hast du noch was? Ich kann nicht lesen, das ist ja das Problem. Hast du noch was zu Extreme Rules im Vorhinein? Ach so, ich habe noch was für Extreme Rules im Vorhinein. Und zwar gut, dass du es vorhin angesprochen hast mit Layla. Alter, was ist das für eine Scheiße schon wieder gewesen? Was denn? Wieso macht die WWE ständig sowas mit uns? Wieso was denn? Es war von Anfang an geplant, seit mehreren Wochen, dass bei diesem Pay-Per-View Karma zurückkehrt. Das war gut. Das war die ganze Zeit so geplant. Die Ausrede war ja, es sollte ja Karma kommen und Brie Bella kaputt machen. Niki. Aber sie war da, ja, sie hat ja auch getwittert. Aber das Office hat sich überlegt, hier, die ganze Welt rechnet damit, die ganze Internetgemeinde weiß im Prinzip. Was alte Scheiße! Zurückkommt, weißt du? Nein, das kotzt mich schon wieder an, das ist derselbe Scheiß wie mit Chris Jericho beim Royal Rumble. Weil irgendjemand das schon im Vorhinein so gedacht hat. Ja, aber es wäre halt das Sinnvollste gewesen. Vor einem Jahr hat man diese Storyline... Und deswegen haben sie Layla kurz die Knieschiene angezogen und rausgeschickt, Mäuschen. Raus mit dir. Aufgebaut. Vor einem Jahr wurde diese Storyline aufgebaut. Und nur weil die scheiß Penner, da sitzt irgend so ein Wichser den ganzen Tag an seinem scheiß Rechner und liest sich Internet-Scheiß-Foren durch. Und weil er gemerkt hat, Mensch, alle rechnen damit, deswegen können wir es nicht machen. Genau deswegen hätte man es machen sollen, weil die ganze Halle hat auch gewartet darauf, dass jetzt Karma kommt. Und wirklich nur, um uns wieder allen einen Eier auszuwischen, machen sie das scheiße. Weil das ist Schwachsinn gewesen. Layla hat einfach nicht den Impact. Es war okay. Das war okay von mir, dass das jetzt einen Titel hat, aber das ist... Und das ist jetzt auch eine Lose-Lose-Situation. Jetzt muss ja sie kaputt gemacht werden. Es ist totaler Scheiß. Und das ist also wirklich... Ich habe mich wirklich drüber aufgeregt schon wieder. Und das musste ich jetzt hier... Das ist der Punkt, der macht mir dann so einen tollen Pay-Per-View tatsächlich auch kaputt, auch wenn es nur die Diven sind. Aber was soll der Scheiß? Lass den Schwachsinn doch weg. Karma kann doch kommen, die zerstören und fertig. Nur weil wir es schon im Vorhinein... Es liegt doch einfach auf der Hand. Also so dumm kann man doch gar nicht sein, dass man darauf nicht kommt. Wenn man sich ein bisschen, na klar, wenn ich es mir nur angucke und mir sonst keine Gedanken drüber mache, nicht. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann lag's doch einfach auf der Hand. Und dann muss man sich das nicht so einen Schwachsinn da abziehen. Du musst dich jetzt aber auch ein Stück weit beruhigen. Weißt du, was auch genauso ein Schwachsinn war bei dem Pay-Per-View? Ich suche dann wirklich die Nadel im Heuhaufen. Der Pay-Per-View war insgesamt gut. Aber erinnere dich mal an den Opener, ja? Randy Orton haut Kane dreimal mit einem Stahlrohr auf die Mütze. Kannst du dich erinnern? Kann ich, ja. Ja. Und dann geht Randy Orton aus dem Ring und Kane ist nicht mehr. Ist wieder alles klar. Ja, klar, ist ja. Ja, mach das mal, so ein Schwachsinn. Ich habe mir gestern noch mal so eine halbe Stunde Extreme Rules auf Deutsch angeguckt. Das ist jetzt mein neues Hobby. Auch mal eine halbe Stunde einfach am nächsten Tag nochmal auf Deutsch angucken. Super. Und zwar haben sie dieses Phänomen, was du gerade erklärt hast, damit begründet, dass Kane durch gelungene Aktionen Adrenalin aufbaut, welches ihm den Schmerz vergessen lässt. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, oder? Die fressen wahrscheinlich auch Globuli, die so einen Scheiß erzählen. Solche Penner, du. Gut, ich würde mal sagen, Extreme Rules, erfahrt ihr alles weitere dann bei The Voice vs. The Brain. Heute um 21 Uhr. Ihr werdet jetzt übrigens... 4 Uhr morgens. Nein, live auf dem Livestream, Chris. Live auf dem Livestream. Hast du es durchgebracht, ja? Ich habe mit mit Matze geredet und habe zu Matze gesagt, wie sieht's aus? Hast du damit ein Problem, wenn wir das auf dem Livestream laufen lassen? Er hat gesagt, nein, das findet er gut. Und dann habe ich gesagt, alles klar, Livestream an, 21 Uhr, großer Roundtable mit Andy Dice. Oh, den Typ, den liebe ich auch. Matze... Ja. Der ist super, der Typ, der ist wirklich, da leckst du dir die Finger, wirst du sehen. Heiko, den kenne ich noch nicht, du bist dabei. Nur die Finger. Ist guter Mann. Übrigens an der Stelle nochmal Riesenrespekt an Lenny, der hat viel Lob gekriegt für seinen tollen Auftritt bei der Countdown-Show. Ja, wirklich, war bei der Countdown-Show? Bei der Countdown-Show, war er dabei und Chris, ganz ohne Scheiß, wenn du dir das anhörst, ab 60 Minuten, für mich der Mann des Abends. Also wirklich. Er war doch auch schon bei uns dabei, ne? Ja, der war bei uns dabei in der Tobi und Ricky Show. Tobi und Ricky Show. Diesmal, was er da vom Stapel gelassen hat, muss man ganz ehrlich sagen, der Typ, Hut ab. Ist definitiv für mich hier ein Kandidat für die Reality-Check-Show. Kann man einladen. Und das absolut. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ihn vor allem auf Twitter nochmal geschrieben, dass er uns ja mal einladen soll, wenn bei ihm in den nächsten 2, 3, 4, 8 Monaten mal wieder eine Sendung rauskommt. Ganz genau. Wir sind dabei, lieber. Wir sind dabei. Johnny. Nee, Lenny. Wie heißt er? Lenny. Der Mann. Johnny. Lenny, kurze Frage an dich, wenn du das hören solltest. Bist du der aus dem Reingemacht-Forum? Bitte um Antwort. So. Chris, was machen wir jetzt? Beat the Clock, was sagst du denn dazu? Bist du da ein Fan von? Beat the Clock habe ich auch wieder einige interessante Backstage-Informationen für dich zusammengetragen, die dich mit sich interessieren. Du bist ja wirklich ein Nimmersatt. Und das mit einer Stirnhöhlenentzündung, oder wie das heißt. Einer Stirnhodenentzündung. Mit einer Stirnhodenentzündung. Da fällt mir wieder dein alter Witz ein, Hulk Hoden. Ja, da habe ich eine coole News zu Hulk Hoden. Ja, hau mal raus. Hier raushauen. Und zwar hat er in der Braunschweiger Allgemeinen Zeitung hat er ein Interview gegeben, dass wenn das neue Konzept, welches er ja TNA verpassen will, floppen wird, wird er TNA verlassen. Ja gut, ist angekommen bei mir. Ist gerechtfertigt, oder? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das neue Konzept? Er hat jetzt diese Open Fight Night. Aber die hat er ja selber noch nicht verstanden. Gestartet. Hast du das schon gesehen, wie er das erklärt? Nee, hab ich aber auf Platte. Du guck dir das an, wie Hulk Hogan diese Open Fight Night erklärt. Er hat selber nicht kapiert. Er weiß einfach noch nicht, wie es funktioniert. Ja. Und ich glaube, die nächsten Wochen... Das wurde doch letzte Woche schon erklärt. Von ihm, aber immer falsch. Er kapiert es einfach nicht. Ja. Er kapiert es nicht. Man kriegt sich in ihn rein, der arme Hulk Hogan. Also er ist einfach total verwirrt. Ja, also es wäre ja kein Verlust, oder, für TNA. Ist TNA, muss ich kurz nachfragen, das ist diese kleine Company da in Orlando, ist richtig, oder? Wo wohl jetzt bald Morrison in der X-Division abgeht. Ist für mich leider völlig unrelevant, TNA. Es liegt einfach daran, es liegt nicht an den Wrestlern, weniger an den Wrestlern, sondern es liegt einfach an der Führung von TNA, weil... Also, was sagst du zu John Morrison, zu TNA? Ja, ich gehe weiter davon aus, dass John Morrison in die WWE irgendwann wieder zurückkommt. Er wird ja glücklicher als bei der WWE. Er braucht da nicht so wirklich dieses Mic-Work. Bin ich mir nicht sicher. Weil, ganz ehrlich, jetzt... Da kann er doch in der X-Division schön abgehen wie ein Täppchen. Das hat man bei so vielen Wrestlern schon gesagt, dass sie bei TNA irgendwie eine bessere Zukunft vor sich haben. Aber TNA, die sind ja das, was bei der... bist du als Undercarder finanziell besser aufgestellt als Main-Eventer bei TNA. Ich meine gar nicht ums Finanzielle, sondern einfach, was deine Karriere betrifft, vom Push her. Da haben sie bis jetzt wirklich... das hat überhaupt niemanden was gebracht, zu TNA zu gehen. Und die X-Division, die haben sie kaputt gemacht. Das war ja mal wirklich eine richtig gute Division. Da haben sie dann dieses Limit und so einen Scheiß da rumgespielt. Das ist alles kaputt gemacht worden, finde ich jetzt jedenfalls. Und ich fand auch dieses Konzept damals gar nicht so schlimm, was sie ja dann doch nicht eingeführt haben mit dem Punktesystem. Da könnte man im Prinzip eine Matchart draus machen. Meinst du das bei Bound for Glory, oder? Da gibt es dieses Punktesystem, dass du... Vor Bound for Glory gibt's ja die Bound for Glory Series. Nicht die Bound for Glory Series. Ich meine für Style. Wie als wenn du irgendwie SSX auf der Xbox spielst oder so, wenn du pro Move kriegst du 5, 8, 9 Punkte. Weißt du, dass du nicht für den Pin den Sieg bekommst, sondern wenn du nach 15 Minuten die meisten Style-Punkte hast. Klingt interessant, habe ich aber gar nicht mitbekommen. Ja. Also das klingt auf jeden Fall gut. Könnt ihr ja die WWE jetzt klauen. Ja, aber... Oder Talk of Honor. Talk of Honor. Jo. Ja, wollte ich nur kurz sagen, also unsere Videos gibt's auch bei YouTube. An der Stelle. Und wir haben immer vor jedem, wie heißt das, Pay-Per-View haben wir so eine Countdown-Show. Eine Preview. Ich habe aber gerade schon gehört, dass die wohl auch mal ein MVP hatten. Hatten auch mal ein MVP. Geklaut. Aber es ist ja auch ein Geben und Nehmen, oder? Hatten die auch mal ein MVP? Wusste ich auch nicht, aber der Manu wird's wohl wissen. Ja, der war ja dabei. Ja, hoffentlich. Sei's drum. Du, ey, ich gönne jedem alles. Ja, wir sind eine große Familie, du weißt es ja, außer Wrestling Horizon, die haben sich ausgeschlossen. Die haben sich ausgeschlossen, ja. Übrigens an der Stelle nochmal, der David hat sich gemeldet, David Loth, unser großer Gewinner des Wrestling Horizon Abos und David, viel Spaß damit. Schon gemein von mir, ich weiß. Jetzt aber hier zu dieser Beat the Clock Geschichte, was ich dir erzählen wollte. Das erste Match konnte ja der Miz für sich entscheiden mit 4 Minuten 18, das ist jetzt erstmal relativ unspektakulär. Dann haben sie aber was verkackt. Und zwar da hat der Referee verkackt, ne? Ganz genau. Also da bist du auf demselben Stand wie ich. Chris Jericho, die Idee war eigentlich, dass Chris Jericho The Miz Zeit um eine Sekunde schlagen sollte. Und Jericho hat es rechtzeitig in den Ring geschafft, aber der Referee hat zu langsam gecountet. Und die Announcer, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, die haben ja dann gesagt, ja Leute, wir gehen jetzt erstmal schnell in die Werbung, um das hier zu klären. Das ist dir aufgefallen? Und das war nämlich bin ich aufgefallen. Ja genau, das war nämlich deswegen, weil sie ja auf ihrem Zettel stehen hatten, dass Chris Jericho dieses Match gewinnt. Ja, also es war jetzt für die Story eigentlich unwichtig, weil Daniel Bryan stand immer als Sieger fest. Aber trotzdem wussten sie jetzt nicht, was soll man jetzt eigentlich sagen? Und haben das Signal bekommen, Backstage von irgendjemanden, Kevin Dunn, glaube ich, war es. Ey Leute, schnell Werbung, Werbung, Werbung. Und danach, war das auch geklärt. Also, ich fand es sehr interessant, wie sie das wieder gemacht haben. Und das war aber noch nicht alles, denn bei einem weiteren Beat the Clock Challenge Match zwischen Kane und The Great Khali war auch kein No Contest geplant, sondern eigentlich sollte Kane den Khali besiegen. Und zwar nach diesem Jokeslam zum Schluss sollte ein Cover kommen, das, keine Ahnung, also praktisch so 1-2 Sekunden nach der zu schlagenden Zeit erst durchgezählt gewesen wäre. Mhm. Also so, dass der Referee praktisch bevor die offizielle Zeit abgelaufen ist, schon anfängt zu counten, aber den Three-Count erst durchgezählt hat, nachdem die Zeit durch ist. Und das wollten, das war ihnen auch... Das habe ich gar nicht gesehen, muss ich sagen. Aber es war ihnen auch wichtig, weil sie wollten damit den Khali, Kane, wollten sie damit wieder so ein bisschen, Push muss man nicht sagen, aber so ein bisschen halt wieder rausholen aus dem Loch, nachdem er jetzt zweimal gegen Orton verloren hat. Also das haben sie schön in den Sand gesetzt, diese beiden. Bist du denn generell ein Fan von dieser Beat-the-Clock-Geschichte? Ich war es früher mehr als heute, weil es waren halt so unrelevante Matches dabei. Also ich habe nicht verstanden, warum man nicht zum Beispiel einen Brutus Clay damit reinsteckt, einen Dolph Ziggler. Man hätte das Match Brutus Clay gegen Dolph Ziggler, hätte auf jeden Fall mehr. War denn Dolph Ziggler eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht, der war nicht dabei. Aber man hätte zum Beispiel... Warst du einen Show-Off? Ja, genau. Dolph Ziggler gegen Brutus Clay hätte man gut statt Kane gegen Great Khali machen können. Was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, warum man unbedingt Jerry Lawler damit reinspringen lassen muss gegen Daniel Bryan. Ja, als Farbtupfer, ne? Ja, ist halt immer so eine Frage, ja. Also es diskreditiert halt den kompletten anderen oder den restlichen Roster. Wenn nichts gegen Jerry Lawler, der kann immer noch gut wrestlen, finde ich. Also für sein Alter macht er noch gute Sachen. Also Hut ab, besser als manch einer, zum Beispiel als The Great Khali, ja. Und trotzdem muss das nicht sein, finde ich. Also sehe ich so. Und es gibt genügend Leute, die man da hätte vielleicht mal, was heißt genügend, das ist auch schon wieder übertrieben, aber Kane gegen Khali hätte es streichen können und lieber Bruce Clay gegen Zack Ryder zum Beispiel. Was ist mit Lord Tensai? Was ist mit Lord Tensai? Warum ist der nicht dabei gewesen? Naja, den brauchten wir zum Schluss als Überraschungsmoment. Ja, gut, aber John Cena, warum ist eigentlich der nicht mit dabei? Eigentlich sollte der jetzt dabei sein. Der hat den größten Superstar laut John Laurinaitis der WWE geschlagen. Naja, er ist ja verletzt. Ja und, das hätte doch den nicht aufhalten müssen. John Laurinaitis setzt ja die Matches an. Also darauf ging ich jetzt davon aus, darauf hätte John Laurinaitis keine Rücksicht nehmen müssen. Und außerdem hat John Cena gesagt, solange er nur Schmerzen hat und nicht verletzt ist, ist er da. Hat er gesagt, er ist ist hurt, but not injured. So. Genau, ja. Also kannst du da auch wieder sagen, Leute, lasst den doch da mitmachen. Also klar, ich verstehe schon, warum sie es nicht gemacht haben, aber ja, kann man alles ein bisschen hinterfragen. Was mir abschließend natürlich gefallen hat, Daniel Bryan gewinnt das Ding. Ich hab's insgeheim gehofft, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass dass Randy Orton das Match bekommt gegen CM Punk. Aber ein bisschen gezittert noch. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie gedacht, dass noch irgendjemand auftaucht oder so und keine Ahnung. Und ich finde es auf jeden Fall geil. Also ich hoffe, dass dieses Match tatsächlich das halten kann, was wir jetzt davon erwarten. Also das hoffe ich auch, ja. Grundsätzlich muss es awesome werden. Bitte keine Stipulation, einfach nur ein Ring und zwei Menschen. Was gab's denn bis jetzt immer? Over the Limit? Gab's da nicht auch immer irgendeinen Quatsch? Over the Limit ist nichts. Echt? Ich muss das kurz mal nachgucken. Das ist nur mal nix. Over the Limit ist da das Thema. Ich schau mal nach, Chris, ob du da recht hast, weil ich kann mich noch nicht mehr dran erinnern. So bewegend war der ganze Scheiß bis jetzt für mich. Du hast recht, es gab jetzt nur Singles-Matches und gab einmal ein Kiss-My-Foot-Match, aber das kannst du, glaube ich, nicht zählen. Und John Cena hatte letztes Jahr ein I-Quit-Match gegen The Miz. Der Money in the Bank-Pay-Per-View ist zurück, ne? Ja. Ich dachte aber, der wäre die ganze Zeit schon zurück gewesen. Nee, es war doch das Gespräch, dass das Money in the Bank-Match zum SummerSlam kommt. Ja, genau, es war Ach stimmt, du hast absolut recht. Und das war auch nicht auf der Liste. Also auf der aktuellen. Jetzt ist es drauf. Es ist einfach zu viel passiert an diesem... Wir hätten zweimal senden sollen, Chris. Vielleicht bin ich ja morgen krankgeschrieben, dann können wir nochmal eine Sendung machen. Ja. Lass uns mal überraschen, was das angeht. Neue WWE Tag Team Champions. Ja, stimmt. Ja. Es soll ja eine größere Geschichte sein, ne? Hast du es auch gelesen? Habe ich nicht gelesen, aber schon lustigerweise im Zusammenhang mit dem Tag Team Titel sehr oft gehört. Und dann war es doch nicht so. Also sie sollten jetzt den Titel verlieren und man hat ja dann auch AW kurz gesehen, der mit den drei, mit Primo, Epico und Rosa gesprochen hat. Und jetzt soll es wohl so sein, dass die drei die ersten sind, die in seinen Abraham Washington Enterprises, heißt das Stable dann. Okay. Die da anheuern und durch seine Hilfe, er hat ja auch gesagt, wäre ich dabei gewesen, hätte den Titel nie verloren. Und dann hat ja Rosa gesagt, okay, lass uns mal reden. Und jetzt soll die Story wohl so verlaufen, dass die drei die ersten sind, die anheuern. Hast du gleich einen Valet mit Rosa und Primo und Epico, ein gutes Tag-Team. Und sie sollen jetzt auch bald den Titel zurückgewinnen. Eben mit der Hilfe von Abraham Washington. Ich hoffe, dass sowas in der Art passiert, weil das wird super. Ja, ich fand Primo und Epico wieder stark in dem Match. Was denen so ein bisschen fehlt, ist irgendwie der Look. Also wrestling-technisch finde ich die beiden gut, aber irgendwie so, sie verkörpern nicht so riesen Superstar. Das müssen sie auch gar nicht. Den ganzen Entrance finde ich auch gut. Ja, ist von der Animation und von der Musik, das finde ich auch alles ganz gut. Macht mich nicht so an, aber es könnte an meinem persönlichen Geschmack liegen. Also es macht mich einfach nicht so an, aber was sie im Ring zeigen, finde ich großartig. Und ich finde, das darum soll es auch gehen. Alles andere eben. Passiert von alleine. Und sie schaffen Matches zu worken, die das Publikum fesseln. Das habe ich in Stuttgart erlebt. Aber das ist ja das Problem, was ich halt immer wieder... Das ist aber das Wichtige. Also, dass Kids nicht so großen Wert auf gutes technisches Wrestling legen. Ja, fand ich aber nicht, weil in Stuttgart zum Beispiel haben die wirklich viel... Also, die haben einfach das Match gut geworkt und haben somit viel Reaktionen hervorgerufen. Und das ist ja schon mal sehr gut. Und es ist ja besser, als wäre es andersrum, dass sie praktisch den... Aber es waren ja auch deutsche Kinder, weißt du? Die sind ja auch eh viel intelligenter. Man weiß es nicht. Bei den anderen wird halt was drüber geschnitten. Aber ich war halt morgen bis auf den Spielplatz, hatte ich ein anderes Gefühl. Ja. Da waren so 3-4-Jährige, mit denen jetzt hast du keine normale Konversation führen können. Also da... Es geht Polen unter. Da glaubst du, hat einer gewusst, was 5 plus 5 ist? Niemand. Nee. Und Abraham Washington ist jetzt offiziell im Raw-Roster. Auch auf der Page. Naja, gut. Wie gesagt, mit diesen Roster-Geschichten, da bin ich gar nicht mehr so, ist mir eigentlich scheißegal. Wichtig ist ja, dass er erstmal in einer A-Show oder in einer der beiden TV-Shows gelistet wird. Also das heißt, das geht jetzt voran mit Abraham Washington. Ich hoffe's. Ich habe aber immer irgendwie so, was Tag Team Wrestling angeht, bei der WWE schon oft Hoffnung geknüpft und dann wurde es leider. Hast du das YouTube-Video gesehen, als die Bellas gekündigt wurden? Ja, habe ich angeguckt. War ja schockierend, oder? Mir ist das iPad aus der Hand gefallen vor Schock. Warst du tatsächlich überrascht, dass die beiden gehen mussten? Nein. Nee, ich dachte schon. Ich habe das halt gelesen, dass sie entlassen werden und darunter war der Link mit den Bellas und Eve und ich habe mir das Video angeguckt und mir fehlen die Worte, ganz klar. Ich kann es schon verstehen. Ich meine, schockierend. Wenn die tatsächlich jetzt hier im Model-Business so ein bisschen Fuß fassen können. Also sollen sie ins Porno-Business gehen? Ja, dann sehen wir sie ja bald wieder auf unseren Rechnern. Meinst du, WWE Network launcht auch da was, ja? Nee, aber YouTube, Porn. Ja, da bin ich dann am Start, du. Sitze ich da und die Leute, jetzt stellt euch das vor, ich sitze da nackig vor meinem Rechner. Flap, flap, flap. So, jetzt habt ihr alle ein Bild im Kopf. Ja, Chris. Ricky. Hintenrum kann man vielleicht noch drüber sprechen. Cena, Laurinaitis. Wie findest du es, dass Laurinaitis jetzt auf John Cena trifft? Die Idee erstmal. Wenn ich jetzt mein MVP für Raw vorwegnehmen dürfte, Laurinaitis war mein MVP bei Raw, ganz klar. Ich fand den super am Ende, wie er auf Cena eingetreten hat. Ey, wie er geguckt hat, das fand ich alles echt super. Das kannte ich so gar nicht von ihm. Habe ich übrigens, glaube ich, bei mir auch in der Auswahl gehabt. Genau. John Laurinaitis. Wen hast du noch in der Auswahl? Triple H, Brock Lesnar und Daniel Bryan. Wenn ich du, würde ich Brock Lesnar nehmen, tut mir leid. Ich würde fast Triple H nehmen, weil ich fand auch Triple H hervorragend in dem Segment am Anfang. Das ist deine Streak. Ich weiß. Und man kann ja davon ausgehen, dass ich Brock Lesnar die nächsten Wochen nicht mehr nehmen kann. Und wenn, muss die Streak von John Cena gebrochen werden. Ich überleg's mir noch. Wir sind ja gleich durch hier mit Raw. Jedenfalls so grob. Nee, aber ich glaube, das wird ganz gut. So mit der Power von John Laurinaitis gegen John Cena, das wird alles, glaube ich, ganz gut. So, wo jetzt David Otunga und die ganzen Nasen hin sind, keine Ahnung. Ja, der ist ja momentan immer noch beschäftigt. Ist er noch im Rechtsstreit mit seiner Frau? Also für seine Frau? Ja, ja. Der ist seine, noch verwickelt. Was war da, seine, die Schwester der Frau wurde erschossen? Der Typ, also von ihr, jetzt pass auf, das ist nichts falsch. Wenn ich was Falsches erzähle, dann meldet das einfach in den Kommentaren oder schreibt es irgendwo anders hin, auf dem Papier. Ist es wohl so gewesen, dass die Schwester von, wie heißt sie? Nicht Kate Hudson, wie heißt die Troller? Die heißt Kate Hudson. Der heißt nicht Kate Hudson, der heißt Jennifer Hudson. Ist doch dasselbe. Stimmt. Auf jeden Fall die Schwester. Wer ist denn Kate Hudson, wer ist Jennifer Hudson? Kate Hudson ist die Geile mit kleinen Brüsten, die Tochter von Goldie Hawn. Ja. Auf jeden Fall wurde die Schwester von Kate Hudson von ihrem Typi erschossen, glaube ich, und die Mutter von Kate Hudson auch, von Jennifer Hudson, und der Sohn wurde entführt von der, also nicht praktisch ihr, wie nennt man denn das, Neffe. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig erzählt habe, aber ich glaube, so in der Art war es. Und ja, es ist logisch, dass der gute David Otunga da jetzt so ein bisschen die Hand halten muss. Mhm. Natürlich passt sehr unpassend, ne, gerade bei seinem Push. Ja, gut, aber man hätte es auch wahrscheinlich vorher wissen können, kann man wieder sagen. Ha? Weil so ein Gerichtstermin wird wahrscheinlich nicht irgendwie Montagmittag für Dienstag angekündigt, sondern eher bei so einem großen Ding wird es wahrscheinlich schon seit ein paar Wochen festgestanden haben, wann da die Termine sind. Also ja. Muss man da sich wieder fragen, was macht die? Wahrscheinlich ist das auch die Erklärung, warum er nicht den United States Titel bekommen hat, den er ja eigentlich hätte bekommen. Das kann gut sein, ja. So, habe ich wieder was aufgeklärt. Was ich noch ganz kurz sagen wollte zu Cena Laurinaitis, es hat mich natürlich schon wieder richtig angepisst, dass sie es wirklich nicht durchziehen und diesen blöden, dass sie John Cena nicht endlich mal aus den Shows wenigstens ein paar Wochen schreiben. Sie schaffen es einfach nicht. Sie schaffen es nicht. Noch nicht mal diese Geschichte damals mit, als er gekündigt wurde, schafften sie es noch nicht mal eine Raw-Ausgabe, ihn nicht auf die scheiß Fernsehleinwände zu projizieren. Und diesmal auch wieder. Er musste da sein, um uns zu erzählen, dass er im Endeffekt nichts hat. Es ist nichts gebrochen, es ist nichts gerissen, er ist nur ein bisschen überdehnt oder so. Also ganz ehrlich, das geht mir so, was geht mit, dieser Typ geht mir mittlerweile so auf den Sack, ich weiß, dass er nichts dafür kann, er macht ja auch nur seinen Job, aber mir geht das so auf den Sack, dass dieser Mensch nicht einfach dann, mein Gott, dann fehlt er halt mal 6 Wochen. Nein, er muss in 3 Wochen wieder ein Pay-Per-View-Headline. Meine Fresse, ist dieser Typ mir auf den Sack. Also das, ich kann's in Worte nicht fassen. Es geht mir so auf den Sack, auch wieder Lord Tensai. Wir haben am Sonntag in der Countdown-Show auch über Lord Tensai gesprochen. Dass er, ja, Moment mal, das, Mats hat das schön erklärt, er hat gesagt, eigentlich was Lord Tensai macht, ist das, was viele Wrestling-Fans wollen. Und da hat er gar nicht so Unrecht. Sie wollen ein Gimmick, das ist Lord Tensai, und sie wollen einen, der sicher wirkt und einfach, ja, dominant ist auch mal. Ja, aber es passt den Leuten dann halt wieder nicht. Und ich finde es jetzt zum Beispiel scheiße, dass man Lord Tensai als Handlanger von John Laurinaitis da wieder hinstellt. Lass den Mann doch jetzt alleine seinen Weg gehen. Und ich glaube, wenn man das jetzt durchziehen würde, und da gebe ich Matze recht, wenn man jetzt konsequent das durchziehen würde mit Lord Tensai und ihm dann, keine Ahnung, hätte man ihn heute gegen Santino Marella gestellt und von mir aus einen Titel gewinnen lassen, obwohl er den United States Titel gar nicht braucht, aber allein bei diesem Beat the Clock Challenge Ding mal mit dabei zu sein, das hätte ihm mehr gebracht als wie dieses Schlusssegment. Bin ich der Meinung. Mal sehen, wie sich jetzt entwickelt. Warum? Es hat ihn jetzt das Standing gebracht, dass John Laurinaitis in ihm so eine Maschine sieht, der jetzt Cena, auch wenn er angeschlagen ist, irgendwie kaputt machen kann erstmal. Aber er ist irgendwie der Handlanger von John Laurinaitis, so kam es für mich rüber. Ich war damit nicht zufrieden, aber das ist halt immer so. Aber der kleine Wutzel hat auch mitgemacht, ne? Ja, Sakamoto. Du kennst den Namen? Na klar. Ach, du bist ja wirklich. Ich habe mir dann unter dem ganzen Segment geschrieben, Gott, ist das ein Dreck. Das war mein Endkommentar für dieses Segment. Einen anderen schönen Kommentar, den ich hier noch losgelassen habe, bei einem Segment zwischen John Laurinaitis, Eve und Teddy Long war, scheiße, ich muss immer auf Eves Brüste schauen. Mhm. Ja. Dann die sieht aber auch scheiße aus in so Sachen, ne? Oh, ich könnte mir schon. Ja. Dann wollte ich dich noch fragen, was das eigentlich mit den Kindern war bei Brutus Clay. Was ging da ab? Das ist. Warum? Was soll damit sein? Das hat ja Great Khali auch mal eine Zeit lang gemacht. Ja, schon, aber was soll das? Das war doch ganz klar, Mann. sie wollten jetzt halt nochmal in your face, ja, mit dem nackten Arsch in das PG-Gesicht springen. Ja, Kinder, Pillepalle, tanzen mit hier. Wegen dem Match jetzt, Cena gegen Lesnar. Weißt du, dass alle Menschen, die dafür verantwortlich sind, eine Sendung zu raten, nochmal wissen, ah, okay, das war wohl nur ein Ausfall mit dem Blut und was weiß ich. Und wo war Hornswoggle? Oh, Hornswoggle, der war weg. Der war nicht dabei, ja? Einmal nicht mehr dabei gewesen. Hast du das gesehen? Little Jimmy wurde getreten. Oh, Little Jimmy, oh nein, erinnere mich nicht daran. Da habe ich nämlich auch genau das geschrieben. Arme. Oh, da habe ich auch geschrieben, der Schwachsinn mit Little Jimmy geht mir tierisch auf den Sack. Weißt du, da muss ich auch wieder sagen, R-Truth, als er endlich seinen Heel-Turn hatte und wirklich stark war. Ja, war einer der Besten ich fand den richtig gut. Und dann hat irgendjemand bei der WWE festgestellt, dass R-Truth lustig sein kann. Und Gott bewahre dich, wenn bei der WWE jemand erkennt, du kannst lustig sein, ist deine Karriere genau in diesem Moment beendet. Absolut, ja. Also wenn sie darauf mal gekommen sind, auf diesen Trichter, ist deine Karriere beendet. Du kannst ja auch so einen Spagat machen. Ich erinnere nur an das Segment mit Ricardo Rodriguez. Da war er ja noch nicht so ganz comedy-mäßig, so ein Mittelding, und das war super. Also das tut mir wirklich in der Seele weh, weil mit R-Truth hätte man auch mehr, klar, das wäre kein Mann für ein Main-Event oder wer weiß, keine Ahnung, aber weißt du siehst diesen Typen mit seinem ganzen Blech im Gesicht, mit diesem Körper und mit diesem ganzen Look, das ist so ein Badass von seiner ganzen Statur, das ist so ein richtiger, und verzeiht mir das Wort, Nigger, ja, also so kannst du wirklich was Cooles mit dem aufziehen, und dann ist er so ein Pausenclown. Ja, und Kofi Kingston kriegt natürlich auch wieder so dieses Pausenclown-Gimmick mit aufs Auge gedrückt, auch der kann deutlich mehr zeigen als seinen Gummiball, den er da jedes Mal unterm Arsch offensichtlich klemmen hat. Es tut mir einfach, um die beiden tut es mir irgendwie leid. Ich habe das Gefühl, die könnten, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon wieder anfange und dann fällt mir das nächste Dolph Ziggler ein, der sich gegen Bruce Clay hinlegen musste. Oh Leute, nee, lass uns weitermachen, Chris. Wir lassen uns weitermachen. So, ich glaube, wir haben es auch langsam, ne? Wir haben es bei Raw auf jeden Fall mal. Kann ich den Zettel wegtun, und du hast ja gesagt, Laurinaitis ist dein MVP. Mhm. Da muss ich mir das hier gleich wieder so notieren. Laurinaitis heißt der. Und bei mir, wen nehme ich denn da? Brock Lesnar, hast du gesagt. Musst du nehmen, ne? Ja, also John Laurinaitis hatte ich auch auf der Liste, und den kann ich ja schon mal streichen. Das ist ja schon mal gut. Triple H, Brock Lesnar oder Daniel Bryan? Ich fand, Daniel Bryan hat zu wenig Zeit bekommen. Habe ich einfach nur genommen, weil ich es geil finde, dass er den Spot bekommen hat für ein Championship-Match. Bleibt also Triple H und Brock Lesnar. Ticken hat mir Triple H besser gefallen als Brock Lesnar, aber du hast absolut recht. Warum hat er denn auch das Mikrofon weggeworfen? Der Brock Lesnar? Ja. Ja, weil er hat, das würde mich nicht wundern, wenn er einfach gedacht hat, nee, ich muss jetzt gleich auf ihn los. Und dann fiel ihm ein, nee, ich muss ja noch gar nicht auf ihn los, muss noch vorher was sagen, aber dann war es. Das kann gut sein, wolltest du dann nicht mehr aufheben oder wie? Irgendwie sowas, könnte ich mir vorstellen. Aber ich nehme Brock Lesnar, selbstverständlich. Sehr gut, das ist deine Streak. Das ist meine Streak in dem Fall. Gut, was haben wir sonst noch? Ich habe news-technisch, ja, dass die Bellas entlassen worden sind, haben wir ich habe auch das Gröbste durch hier. Rey Mysterio vielleicht noch schnell, dass der jetzt... will ich nicht drüber reden, scheiß auf ihn. Nee, weil es gibt noch eine interessante neue News, das angeblich... Ja, das ist jetzt erst, das wissen wir doch alle. Nee, Moment, der Tweet von Kevin Nash letzte Woche. Ach so, das war... Hast du mitbekommen? Chris? Nein, bin ich. Kevin Nash hat letzte Woche getweetet, dass er mit der WWE durch ist, weil irgendwie einer seiner besten Kumpels jetzt bald entlassen wird, und da kann er es überhaupt nicht verstehen. Und jetzt mehren sich wohl Gerüchte, dass dieser beste Kumpel Rey Mysterio sein kann. Das habe ich auch mitgekriegt, ja. Siehst du, also hast du es doch schon mitbekommen. Mir wird er ganz ehrlich nicht fehlen, weil allein schon den Schwachsinn, er hat wohl irgendwie Amphetamine genommen, und jetzt behauptet er ganz steif und fest, er hat keine Ahnung, wie das in seinen Körper kommt. Also er hat nichts genommen. Ist praktisch der Erste, der durch Luft sondern Amphetaminezufuhr nachweisen lässt. Also bei Rey Mysterio nicht schlecht. Hat er gut gemacht, finde ich auch. Hat er gut gemacht. Dann, wir hatten ja vorhin Hulk Hogan im Gespräch. Und ja, eine meiner lustigsten Meldungen letztes Jahr war, dass Linda Bollea behauptet hat, dass Hulk Hogan, oder ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war, dass Hulk Hogan und Brutus the Barber Beefcake mal eine homosexuelle Affäre gehabt haben sollen. Ja. Hast du das damals mitbekommen? Das habe ich nicht mitbekommen, aber kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das hat dann ja auch Brutus the Barber Beefcakes Frau auch nochmal bestätigt und gesagt, dass die einfach zu enge waren, um nur Freunde gewesen zu sein. Jetzt hat Linda Bollea gesagt, es wäre alles nicht so gewesen, und sie hat sich bei Hulk entschuldigt. Nein. Ja, und im Zusammenhang mit diesem Interview hat sie praktisch ihre Credibility nochmal gestärkt, indem sie gesagt hat, mit ihrem jungen Lover, den sie da hat. Street Credibility. Das, genau, hat sie nämlich wahnsinnig guten Sex. Und ich finde so, wenn man so ein Interview gibt und zwei so Themen anpackt, das ist Grund genug hier bei Talk of Personality. Was für ein MVP würdig, ne? Ja, also Linda Bolea finde ich klasse. Die ist, scheint wirklich ihr Talent. Überall, glaube ich. Und, was ich auch noch ansprechen wollte, Batistas, große Ankündigung, auf die wir warten. Hast du das mitbekommen? Nein. Auch nicht. Ja, was hast du gesagt? Pass auf, Batistas Anwalt hat getwittert die Woche. Das habe ich doch, das ist doch schon zwei Wochen her. Nee, es war jetzt letzte Woche, habe ich letzte Woche gelesen. Dass die Verträge jedenfalls, für was wissen wir ja noch nicht, so gut wie nur Dach und Fach sind. Ja. Und wir in den nächsten Tagen jetzt hören werden, was für Dave Bautista so auf dem... Das habe ich auch gelesen, ja. Steht. Was ist dein Tipp? Was macht er? Niemals WWE, im Leben nicht. Das war jetzt nicht meine Frage, was er nicht macht, Chris. Das weiß ich nicht. Soll ich jetzt irgendeine MMA-Promotion aufzählen? Oder? Nö, aber du denkst, also, er wird MMA irgendwas sein. Also nicht, es könnte ja auch sein, dass er irgendeinen Film dreht, wo ganz... Der Film dreht ja sowieso. Er hat jetzt eine große Nummer. In der Pipeline. Es kann ja sein, dass sie irgendwie eine große Nummer announcen, was weiß ich. Der ist bei James Bond dabei oder sowas. Nee. Filme dreht er so oder so. Also gehst davon aus, dass er zu MMA... Ja, also für einen Film brauchst du ja keinen Vertrag. Also sei denn, er unterschreibt für ein großes Studio. Dann also, kann das sein, aber... Also nee. Ich hab ja schon mal vom Stapel gelassen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er bei der UFC landet. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Selbst Strikeforce finde ich noch eine Nummer zu hoch. Ich bin mal gespannt. Also das. Wo ist denn Bobby Lashley? Der ist aber Strikeforce, ne? Nee, der ist nicht bei Strikeforce. Der ist bei Texas irgendwas Pipapo. Also das ist auch eine kleinere Geschichte. Aber Bobby Lashley steht ja übrigens auch angeblich in Verhandlungen mit der WWE. Oder beziehungsweise er hat sich selber ins Gespräch gebracht. Ja. Aber ich finde ihn gut, muss ich sagen. Ich habe damit gerechnet, dass irgendwie jemand zurückkommt, als John Laurinaitis gesagt hat, wir werden heute herausfinden, wer John Cenas nächster Gegner sein wird. Und da habe ich mir schon auch Bobby Lashley auf der Liste so gehabt. Kannst jetzt nicht die ganzen MMA-Leute holen. Wieso? Da kommt wieder das, was ich am Sonntag mir gewünscht habe, dieses Stable. Kommt da wieder zum Tragen. Hast du nicht mitbekommen. Ich habe ja gesagt, die einzige Möglichkeit, wie du John Cena glaubhaften Sieg geben kannst, ist, dass du, und da haben sie eigentlich viel richtig gemacht, dass sie Brock Lesnar John Cena ohne Ende verdrischt, auf sein Blut ausrutscht am Ende und dann durch einen Zufall gepinnt wird. Also so ähnlich haben sie es ja gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, dass dann der komplette Roster reinstürmt und den guten Brock Lesnar verprügelt. Ja. Also ich dachte, Cena auf ihren Schultern trägt. Nee, schon Brock Lesnar richtig abfertigt. Und heute bei Raw hätte man Tito Ortiz und King Mo, das sind auch zwei ehemalige UFC-Kämpfer, zusammen mit Bobby Lashley, sage ich schon, aber dann hätte den auch noch dazu nehmen können, Bobby Lashley und Brock Lesnar, so ein MMA-Stable gegen die WWE-Leute. Welchen Namen hast du als zweites gesagt? Tito Ortiz? Nee. King Mo? Nee, da ist aber noch einer in Gesprächen gerade. Ach, scheiße. Tito Ortiz ist immer wieder im Gespräch. Ich da nicht auskenne, verdammt. Tito Ortiz ist immer wieder im Gespräch. Also von dem hört man häufiger mal, dass er da irgendwie gerne mal beim Wrestling mitmachen würde. Übrigens, dieser Rampage Jackson soll ja auch immer noch in Gesprächen sein, ne? Ja, aber Rampage ist halt auch ein Wichser. Durch die Promo-Arbeiten durch A-Team, da hat er ja irgendwie den Schwarzen, wie heißt er denn nochmal? B.A. B.A. Barrackos, scheiße. Genau, hat er ja gespielt und da war er ja auch irgendwie in einem kurzen Segment bei Raw und es soll ihm wohl so viel Spaß gemacht haben, dass er sich das vorstellen könnte. Habe ich damals auch gehört, aber weiß nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr einfach jetzt mal eine Draft zwischen WWE und UFC machen? Ja, da wird sich Dana White freuen. wobei an der Stelle muss man ja sagen, Daniel Bryan trainiert ja zum Beispiel MMA. Also das ist bei ihm mit in seinem Trainingsprogramm drin. Also nicht, weil er irgendwie bei MMA jetzt da anfangen will, sondern weil es halt... Damit trainierst du halt wirklich deinen kompletten Körper und Wrestling und Agilität. Also deswegen, Daniel Bryan trainiert in MMA zum Beispiel. Und da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, den der weghauen würde. Da bin ich mir relativ sicher. Miguel Torres zum Beispiel. Roy Nelson, meine ich. Roy Nelson, da wird's schwierig, glaube ich. Roy Nelson wird, glaube ich, nie durch K.O. in den nächsten Jahren geschlagen werden können. Also danke, Mann, Matze. Wirklich, du bist ein Schatz. Bussi. Was hat er denn geschrieben? Glaube ich, den meine und den meine ich. Roy Nelson? Ja. Zur WWE? Ja. Also er würde einen guten Gimmick-Wrestler abgeben, das stimmt schon, aber ich weiß nicht, der ist ja relativ im Heavyweight-Business angesehen, schon einer unter den Top-10-Leuten, also ich glaube nicht, dass der da momentan wechseln würde, aber gut, sei es drum. Ganz kurz noch, Bobby Lashley ist natürlich bei Shark Fights und es hat da auch den World Heavyweight-Titel mal gewonnen und glaube, ist immer noch Titelträger, wenn ich das richtig weiß. Ja, das haben wir also hier abgehakt, Batista, mal gucken, wo es hingeht. Morrison und Masters, ja, Schwachsinn, brauchen wir nicht drüber reden. Und vielleicht noch, letztes Mal haben wir es groß posaunt, Edge wird nicht zu TNA gehen. Jetzt ja. Hieß es ja heute irgendwie wieder, ja, er lässt sein Vertrag auslaufen. Jetzt hieß es heute wieder, es gibt Gerüchte, dass Verhandlungen anstehen. Ich glaube es immer noch nicht. Was soll er denn da? Ich kann's mir auch nicht vorstellen. Christian da noch wäre, ja, würde ich sagen, okay, selbst die wollen ein bisschen Buddy-Party machen oder so. Nee, weißt du, guck mal, ich sehe es ja immer so, die Leute sehen doch auch, was bei TNA los ist. Es kommt ja, klar, ein Kurt Angle. Die hören ja vor allen Dingen auch durch die ganzen Connections, die sie da haben. Ne, es kommt ein Kurt Angle, es kommt ein Jeff Hardy und es passiert halt nichts. Die Nadel bewegt sich nicht. Also die können bringen, wen sie wählen, es bringt nichts. Und jetzt einen Edge dahin zu stellen, der dann im Endeffekt noch nicht mal wrestlen kann, wobei ich gehe übrigens schwer davon aus, dass wir Edge noch mal im Ring sehen werden. Ich glaube nicht, dass er nie wieder wrestelt. Ich glaube, das dauert vielleicht noch 3-4 Jahre, aber ich bin mir relativ sicher, dass Edge noch mal ein Match haben wird. Aber egal. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Edge sich diese Scheiße da antut. Aber gut, mal abwarten. Er muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Ist ja. Oh, Chris, du, ich hab noch eine schlechte Nachricht für dich gleich. Mhm. Oh, naja. Auf jeden Fall hat Edge trotzdem ein Indie-Date, was er angenommen hat, absagen müssen. Hast du mitbekommen? Er sollte bei Resistance Pro Wrestling am Start sein. Ja. Hat er absagen müssen. Soll weil, aber angeblich. Er Schwiegervater wird. Nee, es soll angeblich an Dreharbeiten für Haven liegen. Hat er vorher nicht wissen können. Die Promotion hat übrigens cool reagiert. Die zahlt allen ihr Geld zurück, die in den letzten 48 Stunden so eine Karte da gekauft haben. Finde ich cool. Okay. Das war noch bei mir auf der Liste. Sin Cara Comeback steht an. Mexiko Tour. Das habe ich auch noch auf der Liste. Ja, okay, haben wir durch. Jetzt kommt meine Hiobsbotschaft. Chris. Ja. Wir haben ja letzte Woche was versprochen. Ja, stimmt. Scheiße. Ja. Du weißt, was Hirse. Ich meine. Hirsemann hat uns Fragen gestellt und er hat sogar nochmal eine Frage geschickt, weil du ihn dazu genötigt hast. Ja, aber es ist auch schon wieder ganz schön spät. Ich kann dir vielleicht nur die zweite Frage, denn verschrieb mal die größere Frage wieder aufs nächste Mal. Ja. Und zwar hat er geschrieben, dass er aufgrund der Forderung von dir jetzt noch eine Frage schickt. Ja. Und zwar, ja, selber schuld. Ja. Wie wir das finden, dass Teddy Biasi unter seinem Wert eingesetzt wird und nicht ein Main Event gepusht wird, ja, und ob wir finden, dass er da bleiben soll, wo er ist, oder in der Midcard, also praktisch was wo er gerade ist, nee, ob wir damit zufrieden sind, was er mit ihm halt macht, ja, ich meine, oder warte mal, da kommt noch eine Zusatzfrage, oder ob man ihn vielleicht sogar entlassen sollte. Nö. Er ist ja gerade verletzt, er hat 2 Verletzungen auf einmal, glaube ich, ne? Er hat, glaube ich, einiges, was er nicht auskuriert hat. Ja, und dann noch die Armgeschichte. Was war das, gebrochen? Handgelenk gebrochen? Irgendwie so mit dem Handgelenk, ja, habe ich auch auf der Liste. Und irgendwas am Fuß hat er und dann noch kleine Wehwehchen, die kuriert er jetzt wohl aus. Aber ob er wird definitiv unter Wert verkauft. Ich meine, sein Micwork ist ja nun wirklich nicht stark. Und er ist auch irgendwie limitiert. So, er kommt irgendwie nicht so richtig rüber. Er ist ein fantastischer Wrestler. Ich mag ihn wirklich sehr im Ring. Und die Fehde gegen Unico fand ich auch eigentlich ganz gut von den Matches. Aber wird er unter Wert verkauft? Es gibt viele andere, die noch viel weiter unter Wert verkauft werden, finde ich. Und was war sein letztes Gimmick mit dieser DiBiase-Posse? Ja. Das ist auch Quatsch gewesen. Er braucht jetzt irgendwie ein ernsthaftes Gimmick. Meiner Meinung nach braucht Ted DiBiase immer noch dieses Gimmick von seinem Vater 1:1, dass er ein versnobter, reicher Sohn ist, ähnlich wie bei Green Hornet, dass er so abgeht, dass er sich einfach alles erlauben kann, weil er einfach unfassbar viel Kohle hat. Und so würde ich es machen. Ich würde ihn Heel-Turn lassen, ihn irgendwie an seinen Vater angleichen und so würde ich es machen. Ich weiß, so in einer Art hatte er ja auch schon mal ein Gimmick, aber das war nicht konsequent durchgesetzt. Also ich bin der Meinung, ja, er wird unter Wert verkauft, aber er braucht auch einen anderen Touch. Es lag, glaube ich, bei damals, wo das mit Maurice war, ich glaube, die Zeit meinst du, wo er mit Maurice da, ja, aber das lag wohl auch sehr an Maurice, die irgendwie, also die beiden hatten keinen Draht zueinander. Irgendwie ja, muss es also hinter den Kulissen auch nicht geklappt haben und ja, das hat man nach außen hin dann auch gemerkt. Ich glaube ganz einfach, dass man Teddy Biasi, jetzt musst du mich mal kurz korrigieren, war es nicht so, dass nach diesem Triple Threat Match gegen Randy Orton zusammen mit Cody Rhodes wurde Cody Rhodes zu SmackDown gedraftet und Teddy Biasi blieb bei Raw. Genau. So, und da war der große Fehler, glaube ich. Ich glaube, da hätte man den Draft, man hätte ihn auch draften lassen müssen, weil Teddy Biasi hing halt total in der Luft bei Raw. Ja, konnte mit Orton nicht mehr mithalten. Man hat das Match nicht so enden lassen können, dass die beiden noch irgendwie ein bisschen fehlen können. Das war so. Ich glaube aber, ein großes Problem ist auch sein Alter, ne? Der ist schon an die 30 oder sowas. Ja, gut, aber das ist noch okay, oder? Also, ist ja jetzt nicht so, dass man da sagt, ja, der hört in 2 Jahren auf. Also. Nee, das nicht, aber. Aber du, guck mal, stell dir mal vor, der wäre zu SmackDown gegangen. SmackDown war damals auch nicht mega groß besetzt. Es war jetzt noch nie mal in Alberto Del Rio da oder so. Also SmackDown hatte nicht gerade Überhand an guten Heels. Und man hätte da definitiv in der Art was machen können mit ihm, dass ihn weiter oben bringt. Und das Problem war dann aus meiner Sicht, als er dann dieses Jahr noch bei Raw bleiben musste, er durfte ja dann erst später draften, ein Jahr später, da war er einfach vom Gimmick her schon so sehr beschädigt, dass halt einfach gar nichts mehr ging. Dann hat man versucht, das Ganze mit einer kleinen Streak wieder aufzubauen. Er hat ja erstmal lange, lange verloren, dann durfte er mal wieder häufiger gewinnen. Und trotzdem hat sich der Erfolg, es wurde trotzdem nicht over bei den Fans. Und ich glaube, dann haben sie es wieder gedroppt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sie ein bisschen froh gewesen sind, dass er sich verletzt hat. Ich glaube nicht, dass sie große Pläne für ihn in Zukunft gehabt haben. Jetzt könnte natürlich für ihn besprechen, dass er sozusagen, wenn er wieder gesund ist, so ein Revenge-Angle bekommt, dass er wiederkommt und sich nochmal mit Hunico anlegt. Und ja, Hunico ist auch so einer, der unter Wert verkauft wird. Ja, absolut. Der hat ein gutes, der war eigentlich wirklich gut am Anfang. Der ist überall gut. Hat man dann Micwork, also Charisma und In-Ring-Skill. Das ist auch wieder so ein Typ, wo ich, kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, an und für sich kann ich mir Teddy Biasi schon gut als Face vorstellen, aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass halt viel nicht konsequent genug ist und dann zu schnell fallen gelassen wird. Da wird halt 4 Wochen einer gepusht und dann ist wieder Feierabend. Und das so bekommst du halt niemals jemanden over. Ähnlich unkonsequent, wie sie damals waren, dass sie bei SmackDown alle jungen Stars und oder Mitkader, sagen wir mal, immer eine Promo halten lassen. Weißt du das noch? Es gab mal eine Phase, so 2-3 Wochen, da haben die vor dem Match immer eine Promo gehalten. Wann war das? Ja, lass das 2 Jahre her sein. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, du guckst ja auch erst seit diesem... Seit WrestleMania guck ich. Seit WrestleMania. Seit WrestleMania. Nee, genau. An der Stelle bist du wieder aufgefordert, weiterhin so schöne Fragen zu stellen. Alle anderen übrigens auch. Schickt uns Fragen an cultofpersonalitypodcast@gmail.com. Das ist die einfachste Möglichkeit, um uns Fragen zu schicken. Dann könnt ihr das natürlich auch in den Kommentaren auf cultofpersonality.de machen, im Cyborg. Aber im Cyborg ist eigentlich nur in den Moontalk-Foren was los, habe ich das Gefühl. Also bei uns jedenfalls nicht. Aber könnte natürlich auch. Oder auf Facebook. Aber auf Facebook kann es auch schnell mal untergehen. Deswegen am besten auf der Seite oder per Mail. cultofpersonalitypodcast@gmail.com. Könnt ihr uns eine Frage schicken. Und ja, an Hirsemann meine ich natürlich. Entschuldigung. An dieser Stelle sei natürlich gesagt, deine Frage ist nicht vergessen. Die etwas ausführlicher. Wir bereiten uns da jetzt die Woche nochmal drauf vor, ja. Genau. Wir mussten uns nochmal zusammensetzen, um unsere Aussagen abzustimmen. Ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben an dieser Stelle. Genau. Wir haben natürlich noch den MVP SmackDown vergessen. Um Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen. Hast du dir keine Alles Gedanken gemacht? Was war denn bei SmackDown los? Was Erzähl war mal. Denn bei SmackDown los? Also Main Event. Main Event war Henry Sheamus. Genau. Klar. Es war ein bisschen ein skurriles Match, muss ich sagen. Irgendwie was ein bisschen skurril. Aber es ging. War nicht so schlimm. Was war denn das für ein Datum hier am Freitag? Weiß es noch jemand? Es muss wohl irgendwas mit 28 gewesen sein, oder? Gefühlt würde ich jetzt irgendwie Bryan nehmen. Stimmt, ich nehme Daniel Bryan bei seiner Anfangs. Das ist gut, den habe ich nämlich auch auf dem Zettel und dann nehme ich Ryback. So. Genau, Ryback war Extreme Rules. Schön mit was Gold waren denn das Chance? Für 2 Säcke? Ja, aber sie ziehen das eigentlich 1:1 durch wie damals mit Goldberg. Ja, stimmt. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Bin mal gespannt, ob er ähnlich hoch hinausschießen wird. Dann. Das glaube ich nicht, nein. Ja, mal abwarten, Chris. Du wirst noch sehen, was da passiert. Dann muss man an der Stelle leider verkünden, es ist die letzte Ausgabe Talk of Personality. Ja. Ja, also damit vielleicht noch mit so einem kleinen Schocker zum Schluss. Denn die nächste Ausgabe gibt es erst wieder am 22.05. Du fliegst nach Novosibirsk, ne? Nach Novosibirsk und du da Steine kloppen. Das mache ich. Die nächsten 2 Wochen und deswegen hört man uns erst wieder in 3 Wochen. Also da müsst ihr durch. Wir kommen ein bisschen die Tränen, ja. Die große Cult of Personality Podcast-Woche ist ja auch zu Ende jetzt. Ist jetzt dann zu Ende, reicht Heute jetzt Heute Abend gibt es den Abschluss beim Voice vs. Nein, Train. Am Samstag gibt es den Abschluss mit Reality Check. Stimmt. Da kommt nochmal eine Reality Check-Ausgabe heute Abend, Voice vs. Train ab 21 Was Uhr. Was habt ihr da für ein Thema? Naja, es wird natürlich Extreme Rules sein. Klar, wird nochmal drüber gelabert werden, was der Nico so... Nico von Reds.de wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden. Da kann ich mir sehr gut, ja. Guter Mann. Guter Mann. Aber wir hören uns praktisch erst wieder in in 3 Wochen, lieber Chris, aber es wird weiterhin den MVP der Woche geben. Also wir werden miteinander schreiben und ihr müsst immer schön bei Facebook und auf unserer Homepage gucken. Ich lasse schreiben, wie ihr schon gemerkt habt. Ganz genau. Ja. Müsst auf unserer Homepage gucken und weiter fleißig mitvoten. Und es gibt natürlich auch den MVP des Monats jetzt zu voten und kann an der Stelle bekannt geben, dass im letzten Voting Daniel Bryan sich durchgesetzt hat. Mhm. Mit 10 Stimmen, Brock Lesnar dann mit 6 Stimmen und die Usos mit 5. Oder war ich auch überrascht, dass die noch 5 Stimmen bekommen haben. Ja. Und Edge nur 4 Stimmen. Gibt's doch gar nicht. Gibt's gar nicht, aber ihr könnt wählen zwischen Daniel Bryan, Brock Lesnar und Rosa Mendes, die sich da irgendwie reingeschlichen hat, wer MVP des Monats April werden soll. Ja. Also da schön mitmachen, verlinke ich natürlich alles wieder auf unserer Seite cultofpersonality.de und auch in unserem Thread auf, hier, wie heißt der Laden? Cyborg-Dings-Moonzeug.de. Wen habe ich noch gesagt? Rosa Mendes. Ich muss mir das ja aufschreiben, sonst weiß ich es nachher nicht mehr. Mendes. So, Chris, das soll es gewesen sein an der Stelle. Es wurde doch ein bisschen länger, als du hättest dürfen. Deine Frau wird dich dafür köpfen. Ich glaube, das kann sich verkraften, ja. Kann sie verkraften. Ich plagge noch ganz kurz Twitter, wenn ihr uns folgen wollt bei Twitter. CO. Nee, Quatsch, Entschuldigung, alles zurück. Bei Twitter heißen wir nur CO Personality. Einfach nur @CO Personality. Du schreibst die Namen auch, glaube ich, in die Comments rein, ne? Ja, nur unsere, also wenn ihr unsere beiden den Chris und mich nachlesen wollt, aber das ist bei mir jetzt gar nicht so wichtig. Mein Lieblingstweet war gestern übrigens Entwrestled, fand ich gut. Dann könnt ihr das da auf der Seite finden. Facebook findet ihr uns unter facebook.com/cultofpersonality.de. Wichtig wäre uns noch an dieser Stelle, dass ihr uns bei iTunes gut bewertet mit 5 Sternen. Das ist ganz, ganz wichtig, um den Algorithmus. Also nicht mit 6, 5 reichen uns schon. 5 ist ganz wichtig, ganz wichtig. 5 Sterne geben wir uns, alle, die uns noch nicht bewertet haben bei iTunes, macht sofort. Wenn ihr keinen iTunes habt, ladet's runter. Und wenn ihr es schon mal runtergeladen habt, dann geht ihr noch auf Wrestling Horizon, gebt da 1 Stern und schreibt hin, dass ich das gesagt habe. Ricky hat gesagt, Wrestling Horizon ist scheiße, wäre der Text in dem Fall. Und 1 Stern geben. Das ist wichtig, ja? Ja. Wir haben den schließlich jetzt auch einen Hörer geschenkt. Eben. Das muss man an der Stelle mal sagen. Und was habe ich noch? Cyborg, natürlich, schreibt doch mal was in Cyborg, Mensch. Da schreiben immer nur dieselben Leute zu denselben Podcasts. Es ist wahnsinnig langweilig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mehrere dieselbe Identität da haben. Eine andere Identität, da komme ich nicht mehr raus. Ja. Fragen habe ich gesagt. cultofpersonalitypodcast@gmail.com. Und dann habe ich noch eine letzte Ankündigung, eine neue für euch. Haltet euch fest. Wir haben uns überlegt, dass wir in Zukunft Cult of Personality alle Folgen auch auf YouTube veröffentlichen werden. Und den Channel findet ihr unter CO Personality oder ihr gebt Cult of Personality ein. Da findet ihr uns auch bei YouTube. Ich habe gehört, deine YouTube-Show startet auch bald, ne? Ja. Ja. Es ist die erste Sendung, kann ich so viel schon sagen, die wird live aus der O2 World, glaube ich, aus London sein, ne? Boah, stinkt hier oben. Ja. Stimmt, jetzt weiß ich, was er meint. Ja! Chris, ich bedanke mich recht herzlich für sozusagen ich mich noch viel mehr. Die erste Staffel Talk of Personality mit dir war großartig und wir Season hören uns 21 Uhr wieder, würde ich mal an der Stelle sagen. Will ich auch was sagen, ne? Hier auf derselben Welle übrigens, liebe Leute, die jetzt zuhören, einfach 21 Uhr wieder einschalten, das wäre toll. Ja. Bis dann, tschüss! Tschüssing!